Ahnung. Ist das schon drinnen? Ist das schon gefüllt worden? Ich möchte jetzt gleich zu Beginn sagen, als Begrüßung, wir haben die letzte Folge, ist übrigens schnittfrei über die Bühne gegangen. Ne? Ja, so hört es auch an, ehrlich gesagt. Was ist mit dir? Die war großartig. Du hast die Schere vergessen. What the fuck? Kennst du diesen Aufsatz von Eisenstein über Bela? Bela B. Bela Bartok. B. Nein. Bela vergisst die Schere, weil der Bela sagt, ja, es kommt auf, das, auf die Vision vom Kameramann drauf an, das Bild ist wichtig und die Schauspieler. Aber dadurch, dass Eisenstein einen total superen Film nur durch Zusammenschneiden. Achso, den gibt es wirklich. Ich habe gedacht, das ist wieder Seifenstein. Na, Eisenstein ist der Panzerkreuzer Potemkin. Kannst du mir ein bisschen lauter machen? Ich höre gar nichts von mir. Ich höre mich so gerne. Jetzt fühlt er sich wieder wohl, gell? Komm, sag was. Du bist drei, Biene. Ja, wenn du moderierst, dann Begrüßungsdoche. Ja, herzlich willkommen zur inzwischen 16. Folge, 17. Folge. Episode. Episode der Fetzenschädel. Mein Name ist Hans Hartkern. Die wievielte Folge, Entschuldigung? 16, 17. So irgendwas, ja. Nicht so viel eigentlich. Neben mir zu meiner Linken sitzt der Herr Titus Feuerfuchs. Seines Zeichens stolzer Mitarbeiter der Firma Leiner. Kaut gerade auf einer Banane um, als würde es kein Morgen geben. Bin der Bananenshow. Und schräg gegenüber von mir sitzt die Biene, die sich gerade Sorgen macht, dass das Fräulein nicht aufs Klo kann. Ja, sie kann aber nicht aussehen. Sie kann nicht aussehen. Ich mach die Tür auf. Ja, aber nicht. Ja, jetzt ist die Frage. Jetzt geht sie aus. Ein Sport aufmachen einfach, so passt schon. So. Das vom letzten Mal, dass es da so gebrummelt hat, gell, habe ich ja schon gesagt, das war ein 50 Hertz Netzbrummen. Ist heute nicht mehr, aber beim nächsten Mal wird es auch nicht sein, weil ich jetzt nämlich eine Erdung bauen werde. Fancy. Voll cool. Immer ist irgendwas. Es ist immer irgendein Scheiß. Ich bin schon gespannt, was es heute ist. Unvorausschaubar. Es ist ja. Da wird man echt abergläubisch. Also naja. Wenn man es nach Afrika reist, du weißt, ja. Du bist geimpft, aber du brauchst trotzdem magnetisch, der dich schützt. Nein, das Problem ist, dass wir halt jedes Mal ein bisschen eine andere Aufnahmesituation haben. Jetzt sind wir wieder wirklich sehr barebone. Indem wir eigentlich nur ins Mikrofon einreden. Beim letzten Mal haben wir ja probiert, das mit einer neu abgedateten Ultraschallversion zu machen. Das haben wir geschafft. Ein Sponsor, wer sponsert uns den Hire, Titus? Erzähl einmal. Hire, diesmal. Dujardin. Sie wollen etwas Gutes braten, doch will es ihr nicht recht geraten. Was nützt die Pfanne mit dem Fett? Was nützt ein halbes Pfund Kotelett? Kotelett. Dem Fortgeschrittenen leuchtet es ein, das Feuer ja viel zu klein. Darauf einen Dujon, der Weinbrand für Fortgeschrittene. Dujardin. Dujardin. Sollen wir heute über die Frankreich-Wahl reden? Machen wir einen Politikblock eigentlich? Ich weiß nicht. Die Biene ist ein bisschen skeptisch, gell? Na, wir können schon drüber reden, ich weiß nicht. Jetzt, wo linke Politik abgeholt worden ist. Alla Sebastian. Ja, mach eine Analyse. Die Analyse der Frankreich-Wahl aus meiner Sicht. Ich kann nicht nur zuhören. Ich hab nicht so wirklich aufgepasst. Ganz ehrlich. Ich habe eigentlich. Ich bin heute jetzt vor einer halben Stunde draufgekommen, dass ich wahlberechtigt bin. Ja? Das Problem ist nur, ich brauche einen Studentenausweis dafür. Ich habe mir gedacht, das Problem ist, du musst es wissen, wenn du wirst. Nein, das wüsste ich sogar schon. Die Partei, die Freibier wählt. Sag mal da eigentlich Partei? Ich darf ja nämlich auch wählen jetzt. Du darfst ja auch wählen, ja. Darf ich immer meine Geschichte fertig erzählen? Du bist wie ein Schüler und unterbrichst mich permanent. Ein Fachlehrer. Wo haben sie gestoppt? Genau. Und das Problem ist halt, ich habe keinen Studentenausweis. Braucht man nicht. Braucht man nicht zum Wählen? Brauchst du eine Matrikelnummer? Ja, aber ich muss mir irgendwie. Ich glaube, irgendein Ausweis reicht. Ich weiß, dass ich bei meiner ersten ÖH-Wahl mit einem Reisepass hingegangen bin. Der Reisepass war oder hatte ich seit ich 12 bin, was die Damen und Herren dort köstlichst amüsiert hat. In Graz war das noch? Ja, während die in der Wahlkabine waren, haben sich mehrere Leute versammelt, um meinen Reisepass zu begutachten, haben dann gemeint, hahaha, das Foto ist so klasse, sie werden das nachher einscannen und mit dem Beamer an die Wand werfen, in der großen Halle, in der Aula in Graz. Und ich dachte, na, und wie ich zurückgekommen bin, aus der Wahlkabine, sind schon 8 Leute dort gestanden und haben alle auf meinen Pass gestanden. Waren das wirklich 8 Leute? Geh weg von Menschen. Es waren 8 Leute. Waren das wirklich 8 Leute oder sagst du das jetzt einfach aus einer journalistischen Es war 7 bis 8 Leute. So wie das Europa jetzt gerettet ist. Was war das Erstaunliche an diesem Passbild? Das war einfach nur ein Passbild, wo ich 12 Jahre alt war. Und das haben sie super lustig gefunden und ich merkt, hast du es ja verändert? ÖH, aber so ein Scheiß. 99 Cent habe ich heute gezahlt, der Nina Horacek und ihrem Falter, dass sie den Artikel über die, die witzigen Jungnazis in der AG, in der JUS AG. Das heißt, sie schreiben per WhatsApp, haben sie das geschickt. WhatsApp, gell? Und Facebook. Wobei, es steht im Artikel drinnen, dass es ja eigentlich ein bisschen problematisch ist, dass sie den Artikel überhaupt schreiben, weil sie kennen sich ja, also eigentlich hat sie gegen das Briefgeheimnis verstoßen. Also, wobei auf der anderen Seite wird es wahrscheinlich journalistisch eh gedeckt sein, oder? Was sagst du da dazu, Titus? Ich weiß nicht. Hast du jetzt gerade aufgehört? Ich weiß nicht, was ich zu seiner Ploppe. Du hast keine Ahnung, gell? Weil du kennst die Geschichte nicht. Weißt du, was heute passiert ist, nämlich in der österreichischen Politikszene? Die AG kennst du, oder? Mhm. Aktionsgemeinschaft, die Kaderschmiede der ÖVP. Du hast es gerade erklärt. Ja, ich würde es nochmal, weil du offensichtlich hast es nicht verstanden. Nein, ich habe mir gedacht, das sind Nazis. Ja, naja. Nazis, also sie machen darf halt ganz nicht. Schlechte Witze. Nein, man sagt Neonazi in Wirklichkeit. Ja, naja, ja. Sie, weil sie haben halt, noch alle Zähne. Sie haben halt... An dieser Stelle möchte ich im Namen der Fetzenschichtel betonen, dass wir uns tendenziell und prinzipiell von Faschismus und Tyrannei distanzieren, aus Gründen der Menschlichkeit. Wir machen halt keine Witze über andere Fragen. Das ist gut, dass du mir so anschaust und nachfragst. Weiß ich schon. Nette Menschen. Also sofort diese Distanzierung kam, bist du ein bisschen lockerer. Hm? Ja, genau. So ein privater Plauderton. Und genau so passiert Gin Tonic vor dein. Ja. Hm? Nein, es war nur... Na, was ist denn jetzt passiert? Ja, sie haben halt grausige, dreckige Herrenwitze gepostet. Magst du jetzt die Frankreich-Wahl analysieren? Ja, es hat halt, was soll ich sagen, Neoliberalismus hat gewonnen gegen Rechtsextremismus. Darf der eigentlich ewig antreten, die Frau Picard, oder? Le Pen. Le Pen. Ja, darf sie natürlich jedes Mal. Warum nicht? Vielleicht gibt es ja, man darf auch nicht immer antreten, also nach viermal Schluss. Achso, echt? Nach viermal antreten bei der Prüfung. Achso, ja, bei uns aber nur. Oder aber zum Beispiel, kennst du den Spruch, 4000 Schuss, dann ist Schluss? Was ist das, 4000 Schuss, dann ist Schluss? Dann ist vorbei. Aber du heiratest eh bald, keine Sorge, das wird schon passen. Ha? Da geht es um was anderes. Um das, was wir heute bei den Käfern beobachtet haben. Wir waren halt kopulierende Käfer. Wir haben Käfer beim Bumsen beobachtet. Genau, Käferporn. Beetlebum. Bugporn. Ja. Und zwar war das der Schwarzkäfer, gell? Wo? Im Wüstenhaus. Echt bizarr. Das ist bizarr, wir haben ganz viele Nacktmulle gesehen. Ja. Ah, das kriegt man mit der Niederösterreich-Card, oder? Ja. Genau, die Niederösterreich-Card. Die Nacktmulle. Aber interessiert es noch, was ich zu Frankreich zu sagen habe? Oder interessiert es die eigentlich? Nur wenn es interessant ist. Nein, es ist eh nicht so interessant. Ich habe es nur lustig gefunden, was der Kurz geschrieben hat, aber das haben inzwischen eh schon, die Sau haben eh schon alle durchs Dorf getrieben, insofern ist es wahrscheinlich wurscht. Ja, aber nicht... Nicht ausführlich, oder was? Ja, weil ich finde, also, da wir bei der ZIP da... Da war die Biene heute schon ziemlich grantig. Da war ich auch grantig bei der ZIP. Na, magst du das nicht ein bisschen umreißen? Ich weiß jetzt gar nicht, worum es geht. Das kennt sie nicht aus, weil er nur lernt, die alte Strebsau. Kurz ist der Verteidigungs-, der Tiefminister. Kurz? Weil du gesagt hast, der hat was geschrieben, hat er was geschrieben. Auf Twitter. Twitter. Ja, da muss ich sie kurz fassen. Ja, 160 Zeichen. Kann ich dir aussuchen? Was soll ich dann zitieren? Nein, du brauchst es nur kurz umreißen und dann die Biene sagen, erzählt einmal, such da mal irgendwas. Auf Twitter hat er, ich suche nicht meinen Kranz. Nein, auf Twitter hat er geschrieben, nach dem Ergebnis der Wahl, dass die Linke, ja genau, dass die Linke jetzt abgewählt worden ist. Aber das ist doch ein freier Dings gewesen, oder? Naja, er war Wirtschaftsminister vom Hollande. Ja. Ach so, ich hätte mir gedacht, vom Sarkozy. Ja. Und der ist eigentlich, nein, vom Hollande. Und der ist aber eigentlich eher so ein bisschen ein New Labour, neoliberaler Tony Blair-Verschnitt. Ja, und bei der ZIP ist er damit zu gut weggekommen. Der Kurz, ja. Du findest, dass die Lou Lorenz Dittelbacher ihn viel mehr bei der Vision hätte sollen. Hätte sie schon machen können, oder? Ja, aber das war generell kein... Also meine persönliche Einschätzung, und das ist jetzt eine Privatmeinung, ist... Ja, harte. Ich finde, dass der Sebastian Kurz ein Schleimbeutel, in meinen Augen wirkt er wie ein Schleimbeutel, und er ist in seiner Rolle als Außenminister heillos überfordert. Weil er vertritt meiner Meinung nach nicht den Staat Österreich, sondern seine persönliche rechtspopulistisch-neoliberale Agenda. Ja. Das ist zumindest der Eindruck, den ich von ihm habe. Und ich finde es schade. Und ich finde es schlimm, dass der eigentlich so viel Hype kriegt. Weil er sollte eigentlich nicht zu viel Hype kriegen. Nicht zu viel Hype kriegen, ja. Ich finde es gut, dass wir jetzt so viel über Politik reden. Wir sollten eher über das Wüstenhaus reden. Ich habe noch was kurz über diese Politik sagen, und speziell zu Sebastian Kurz, weil ich habe auch ein paar gute Freunde, die finden ihn gut. Echt? Und ich kann es nicht ganz nachvollziehen, warum das gut? So aber ist. Warum? Das Argument, das würde mich das doch interessieren. Wenn du fragst, warum, dann kommen diese Allgemeinplätze, dass er das ordentlich macht. Und ja, es ist, glaube ich, dieser Neid, der da immer, der sagt immer, okay, der sorgt dafür, dass uns niemand was wegnimmt, was uns zusteht. Was steht das denn zu? Mach die Augen zu und weißt, was dir gehört. Das ist aber nicht böse, ja. Ja, mir brauchst du es nicht erklären. Ja, nein, ich weiß nicht. Lieber Hartkern. Ja, jetzt weiß er wieder meinen Namen. Nein, ja, eh, es, nein, ich weiß nicht. Es ist komisch. Ich habe noch niemanden kennengelernt, der Sebastian Kurz. Okay, next. Was gibt's Neues in der Formel 1? Es ist ein Rennen wieder in Barcelona. Barcelona. Ich habe jetzt gehört, dass... Alle kommen mit Schnauzer. Wirklich? Nein. Nein, es gibt keine Schnauze. Ist mehr. Ist nicht November. Außer vielleicht Nigel Mansell. Ja. Der kommt immer mit Schnauze. Der ja mit 40 noch Indianapolis gewonnen hat. Indianapolis, da fährt jetzt Fernando Alonso, fährt Indianapolis im McLaren Honda. Also Indy-Version, weil eben der McLaren total scheiße ist, der Formel 1. Und ist Formel 1 besser der als der passiert Indy? Einmal. Vor findet. Uns ist heute eine gegangen, nein, der hat ein McLaren Honda-Sackerl umgehängt gehabt und der Auto genommen. Und du kriegst heute ein Leiberl von mir. Ja, das ist nämlich schon total verschwitzt. In der Unterhose. Wirst du sofort haben, in der Unterhose, laut ist es drinnen. Weil das zieht sich schon seit 7 es, Folgen. Seit einem Jahr, glaube ich. Ja, eben, ja. Übrigens, da fällt mir ein, ich habe am Donnerstag Check-in. Ich habe am Donnerstag Check-in und es kommt, das möchte dann die Biene noch fragen, wenn sie wieder zurückkommt. Da Silva, ist das ein gängiger Name oder ist es eher, sie war ja... In Brasilien und in Portugal. Brasilien, schon gängig, ne? Ja, meist jeder zweite da Silva. Ich habe mir gedacht, weil... Wahrscheinlich ist er nicht verwandt mit... Ayrton Senna da Silva, ne? Nein. Scheiße, hätte also, sein können. Das wäre cool gewesen. Das wäre cool gewesen, ja. Aber auf der anderen Seite, wenn jemand wirklich mit dem Ayrton Senna verwandt ist, den kenne sogar ich. Schau mal, ein Ferrari-T-Shirt. Oh, okay. Wow. Und das ist original vom... Wow, das kann ich sogar tragen, wenn ich mal schwanger werden sollte. Ja. Super. Bin ich jetzt erst der Mikrofonregel? XX Large, das passt. Test 1, 2. Ja, ich bin wieder da. Das Leiberl wurde feierlich übergeben, nur dass alle Bescheid wissen. Genau. Er freut sich wirklich wie ein Hutpferd. Ja, und da Silva ist ein brasilianischer Nachname. Ist verbreitet, habe ich gerade gehört. Das ist der häufigste Nachname in Brasilien. So wie Meier, Müller und Huber. Jeder zweite circa heißt so. Aber apropos Schnurrbärte, im Eishockey ist es so, dass sie manchmal Movember machen und dann machen sich manche einen Schnauzel. Rotzbremsen. Und nächstes Jahr, heuer im November, wird dann die Biene dabei sein dürfen, wenn sie... Wenn sie es immer nicht rasiert, oder was? Wenn sie beim Eishockey mit zuschauen will, dann kannst du... Dann kann ich November zuschauen. Dann kannst du November zuschauen. November, ja, ist eigentlich ein scheiß Moment. Na, oh. Nacktmulle, genau, haben Haare. Hast du gewusst, der Nacktmulle ist blind. Der Nacktmulle ist nicht nur blind, sondern er ist auch eusozial. Eu. Eu, mit A, eu. Früher im Osten, in Ostdeutschland, die waren Oi, das waren sowas wie die Alternativen. Ah, du meinst Oi. Oi, wie EU. Oi sozial. Das heißt, Euter. Wie Euter, genau. Das sind staatenbildendes Lebewesen. Irgendwas habe ich da schon von gehört, vom Nachtmull. Und zwar, du kennst zum Beispiel, genau. Fred Ostermeier hat einmal gesagt, der Nachtmull ist das Wappentier vom Im Sumpf von der Fernsehserie. Echt? Von der Radioserie Im Sumpf. Ja. Ja, und was? Habt ihr euch so angeschaut? Ja, voll cool. Ja, ganz viele Nacktmulle. Das ist nämlich geil, weil die Babys gibt's auch. Die leben so in einem Rohrpostverteilungssystem. Übrigens, Rohrpost gibt's in der Rudolf-Stiftung. Habe ich gesehen, habe ich voll geil gefunden. Voll fancy. Das gibt's auch in der Allergieambulanz, gibt es auch. Ja, nein, ich würde total gerne machen. Diese Nacktmulle, die leben halt, wie gesagt, im Wüstenhaus, in zu Schönbrunn. In so ein Rohrpostsystem. Und es ist voll geil, wenn einer durchkriechen will und der andere in die andere Richtung und sie stoßen aufeinander, dann geht der eine auf und der andere kriegt unter dann ihm. Dann geht dann sie so übereinander. Voll cool. Manchmal geht einer rückwärts über den anderen drüber. Das ist voll geil. Es ist echt lustig. Sie schauen echt sehr und nett aus. Da waren aus. Zwar alte Damen und die haben gesagt, na, die sind aber schier, ha? Da kennen halt auch nichts dafür. Und dann haben wir gedacht. Haben wir vorne so komische Zähne, oder? Ja, das Geile an den Zähnen ist. Das ist ich will auch was sagen. Ich war auch dabei. Nein, ja, da bist du ein bisschen. Weißt du, wir schimpfen dann über die zwei alten Weiber, die über die Nacktmulle geschimpft haben. Und zuerst sage ich noch geschwind, das mit die Zähne, oder? Das mit die Zähne ist super, ja. Das ist voll geil. Aber magst du das mit die Zähne erzählen? Ja, das erzähl ich. Ja. Die haben Zähne, der Titus hört jetzt eh nicht zu, nämlich, weißt du? Er schaut sein eigenes Leiberband. Ich habe nur geschaut, ob es eher offizielles ist. Nee, ich habe das vom Manager, vom Ex-Manager vom Master geschenkt. Also die Zähne der Nacktmulle liegen außen, also vor dem Mund, ja, damit die Erde das aufgraben, damit nicht in den Mund reinkommt. Voll gescheit. Super gescheit, oder? Also mit den Zähnen und da kommen jetzt zwei so alte Trutschen daher und schimpfen auf mit die. Mit der Zähne tut er die Erden durch. Knabbert sich so durch. Diese Frauen, da waren ganz viele Nacktmulle zu sehen und sie haben gesagt, schau, da ist einer. Ja, und sie haben es einfach nicht gesehen, dass da eh voll viele waren. Wo ist der Nächste? In einer Kiste waren die ganzen Babys drinnen. Die waren süß. Und die waren total lieb. Und die Frau gesagt, ah, da ist einer. Nach 10 Minuten später, ah, da ist auch noch einer. Und ich möchte, es sind voll viele da, sehen Sie die alle nicht? Ja. Vor allem, weil es war innen drin, war andere Frau, die ihnen Futter gegeben hat. Habt ihr zwei heute einen gemeinsamen Tag wir verbracht? Wir haben heute voll einen coolen Tag. Warst du in der Früh brunchen, total lässig? Nein, wir waren so Mittagessen. Nein, ich habe wohl brav kackelt, dann bin ich aber nach der Schule bin ich zur Biene gegangen. Ich habe mir schon gedacht, ihr habt euch in der Früh getroffen, habt euch ins Bistro gesetzt und habt euch die Leute angeschaut, die in die Arbeit hasten. Nein. Echte Großstadt-Hast beobachtet. Wir waren dann beim Ewi und haben so richtig fancy schmancy eingeschnitten. Ewi. Ja, das ist so Fleisch. Ja, okay. Das ist echt, also das habe ich heute auch gesagt, so gut die alles andere machen, aber bei den Nachspeisen, Müllspeisen und Alkoholiker kriegen sie leider nicht so zusammen. Ja. Anywho's. Außer der in der Lugner City, der kann auch voll gutes Tiramisu machen. Ja, bei Tiramisu ist besser. Woher warst du? Okay, also ihr habt Mittag gegessen. Wir haben Mittag gegessen, dann habe ich mir einen ziemlichen Glimmer angetrunken und war dann eigentlich ziemlich aufgedreht und dann sind wir noch mit dem 58er. Nein, jetzt haben wir beim Hofer. Wow. Jetzt erstmal beim Hofer. Wir wollten beim Hofer gibt es immer was zum. Nein, beim Hofer hat es, bei dem Hofer, den ich da habe, da gibt es leider keine qualitativ hochwertige Angebotsstraße. Und das hat uns leider den ganzen Spaß zusammen gehabt, weil wir wollten die Angebotsstraße durchforsten und was Kluges kaufen. Ein Schnäppchen. Aber ja, wir wollten nämlich kaufst du auch gerne Schnäppchen, Hansi? Muss lauter sein, oder? Hansi, Schnäppchen. Wir wollten eigentlich diese Beutel, die man vakuumieren kann, wo man gewohnt kann. Ja, kennst du das? Können. Seit gestern mein neues Hobby. Altes Fleisch ein vakuumieren. Nein, so essen. Decken. Decken, kommen nicht so. Decken kann man einvakuumieren. Skigwand habe ich zum Beispiel jetzt einvakuumiert. Verkleinern oder einfach damit die ganzen kleinen Viecher tot werden? Naja, du tust das sozusagen, schau, ich habe die ganzen Winterjacken und mein Skizeug in einen riesen Sack rein dann und dann machst du zu und schließt den Staubsauger an, der saugt die ganze Luft aus, dann ist das Ganze von, weiß nicht, 40 cm Höhe auf 15 cm Höhe. Mit den Skischuhen. Die Skischuhe sind im Keller. Skigwand und Winterjacken. Die habe ich einvakuumiert. Ja, und das ist super cool. Ich will jetzt alles einvakuumieren. Alles. Wie wäre es mit einem Häcksler? Nein, dann kann ich es nicht mehr verwenden. So kann ich es, sobald es kalt wird, wieder aufmachen. Und die Geschichte ist erledigt. Einvakuumieren? Nein, das habe ich noch nie gehört. Und das kann ich wieder verwenden, immer. Das ist, damit halt keine Motten zukommen und damit es nicht viel Platz braucht. Ja, Motten ist ein Faktor, ja. Obwohl, ja. Ich habe mir gedacht, du wirst verdichten, weil du so viele Dinge hast. Nein. Und danach, weil uns der Hofer enttäuscht hat, sind wir in 8.5. Ja, solche Spezialsachen. Nein, ich habe es beim Hofer gekauft, in Graz beim Hofer letzte Woche. Moment, du brauchst eigentlich nur das geeignete Sackl, oder? Weil, du brauchst nur das Sackl, ja, Staubsauger. Ich habe heute einen leichten Staubsauger ausprobiert, einen Dirt Devil, beutelfrei. Ich habe einen beutelfreien gekauft, ja. Ich glaube, das ist ein bisschen Fuck. Fake. Nein, ist kein Fake. Fuck. Beutelfrei ist geil. Ich glaub, Beutelfrei ist super. Die werden heiß und sie werden kaputt. Den Top und dann muss den Deppern den Filter musst du wieder rausblasen. Ja, aber ich glaube, altbewährter Beutel. Nein, besser als Beutel. Ich finde viel besser als Beutel. Ein Beutel ist doch grindig. Aber wie oft musst du den Beutel wechseln? Zweimal im Monat? Also alle zwei Monate wahrscheinlich, ja. Also ich schon wieder schnell. Banane. Haben wir noch eine Banane für Titus? Ist es so aus? Ja, ich hab noch welche. Nein, passt schon irgendwie. Da ist ein paar Kalmanerschnitten. Ja, und Orange Cakes. Ich hab's Orange Cakes, gell? Und habt ihr dann noch weiter gebummelt? Seid ihr noch in den Interspar gegangen, oder was? Nein, leider. Zum Gummispar, da haben wir dann einen Makava. Gummispar, genau. Und der große Mineralweil, der war so brantig. Und dann sind wir ins Wüstenhaus eingestiegen. Ziemlich kann cool. Man jeden Tag reingehen. Gehen wir morgen wieder gehen. Ja, genau. Und sich von Fischen die Haut von die Finger fressen lassen. Jetzt kommt die Fischgeschichte. Habe ich gleich eingegriffen. Ja. Aber sie mengen Nagellack nicht so gern. Sie sind, das war nämlich vor allem nicht in 5 verschiedenen Roten. Es war voll der Burn, weil die Biene hat eine gegriffen und alle Fische sind weggestarbt und der andere Mann hat eine gegriffen. Weil wir haben gedacht, naja, vielleicht mengen sie einfach, vielleicht sind sie satt. Gell? Dann hat der Mann eine gegriffen und alle Fische sind hin zu ihm. Ja, aber sie haben bei mir auch geknackt. Ja, vielleicht hat er nur so viel Schorf auf seinen Händen. Ja, ich habe nicht so viel zum Arbeiten. Die fressen das oder tun die da aus Interesse? Nein, das waren glaube ich keine. Das waren in Wirklichkeit nur Saugdinger. Na, die haben schon aber geschnibbelt. Saugfische waren das. Die haben schon ein bisschen gemampft. Haben wir aber. Ja, sie haben mich so ein bisschen so... Was die so würdest du dir einen Blutigel ansetzen? Ah, da vor dem hätte ich ein bisschen Angst. Was ja, nicht. Egel heißt es eigentlich. Egel. Ja. Was hast du gesagt? Blutigel. Es gibt bei mir daheim, wo ich herkomme. Seeigel. Gibt es den Egel? In Kärnten gibt es Seeigel. Den Egelsee. Das ist ein Hochmoor. Es ist sehr empfehlenswert. Es gibt ein paar Wege, wie du hinkommst. Gell? Entweder du kannst über den Wolfsberg drüber gegangen, gell? Über beim Simmetal vorbei, oder du fährst auf bei Luginsland. Wo du willst, jedenfalls der Egelsee. Ist ein Hochmoor. Das heißt ganz schwarzes Wasser. Und da drinnen sind eigentlich keine Egel, aber Kaulquappen. Und die machen das auch. Die schnabulieren dir dann auf die Viertelnummer. Ja, die Kaulquappen sind echt süß. Klar? Aber ich glaube, ich habe schon mal von meinem Kaulquappen. Zu den Fröschen ist es nie gekommen. Oh je. Aber ich glaube, wir wollten im großen Stil als Kinder. Ich habe leider Hickst, aber sie können nicht reden. Frösche züchten. Aber das hat leider nicht funktioniert. Ist schon was drin, oder? Ich habe so Hickst, das ist so arg. Naja, was machen wir jetzt? Schnackerl? Ja. Naja, red einfach weiter, das wird da nicht lustig. Ja, passt. Brauchst du nicht so auf den Inhalt deiner Aussagen konzentrieren? Ja. Was ist, wenn ein bisschen Material mitkommt? Naja, vielleicht sollte man die eher ablenken, damit es wieder aufhörst. Da ist ein Sackerl, mach mal einen. Das hat einer im Kino mal nehmen. Ja, aber weißt du, das wirklich funktioniert? Schrecken. Kopf übertrinken. Ja, das sagen voll viele. Das schaut einfach nur lächerlich aus. Alle anderen amüsieren sich, die Geschichte hat erledigt. Das hört eh wieder, verlahne ich auf. Irgendwann ja, wird schon aufhören. Ich habe eine Theorie, warum ein Schnagel, also Schluck auf. Ich eine Theorie, warum soll man nicht den Ärzten vertrauen, gell? Was war deine Theorie? Was haben die Ärzte damit zu tun? Naja, die sollen sich an echte Kranke kümmern und nicht um solche Lappalien. Okay. Also, hör zu. Ja. Du machst eine Wanderung durchs Hochmoor im Winter. Und dann merkst du, hoppala, ich bin schon ein bisschen, also eigentlich das letzte Vielacher, das hätte ich nicht, also und setz dich mal nieder. Und dann aber, kurz bevor du am Einnicken bist, wachst du wieder auf. Warum? Weil du ständig Schluck auf hast. Und das bewahrt dich vor dem Kältetod. Nein. Ja? Nein. Wieso? Ja, weiß ich nicht. Ah. Ja, wie jetzt? Ja, aber sie ist ja nicht, sie ist weit entfernt vom Kältetod. Ja, nein, ich habe so dicke Socken an, da ist so Fellzeugs drin, weil es mir so kalt war und mir ist eigentlich jetzt schon relativ warm, vor dem Hitzetod vielleicht. Warum seid ihr ins Wüstenhaus? Weil sie das angeboten hat oder war das ja schon ein lang gehegter Plan? Du hast gesagt. Ja, ich sag jetzt dem Herrn Hartkern die volle Wahrheit, warum ich dorthin wollte. Wollte der Mr. Avus nicht ins Wüstenhaus gehen, oder was? Ja, der Herr, von dem ich die Niederösterreich-Karte geschenkt gekriegt habe. Ein großzügiger junger Mann. Auf der anderen Seite. Der hat uns heute auch die Orange Cakes spendiert heute, gell? Ja. Da habe ich mir gedacht, wenn er mir die Niederösterreich-Karte schenkt und ich gehe irgendwas mit einem anderen Mann. Jetzt wäre dann ihn einfach. In dem Fall wäre das der Herr Hartkern, dann ist das da schon relativ gemein. Da muss ich auch nicht mitgehen. Ja, und ich habe mir dann gedacht, okay, ich suche was raus. Er hat dann gesagt, im Endeffekt, das ist ihm eh wurscht, solange ich nicht wie ein Riesenrad letztlich mit dir fahre. Also Riesenrad darf ich nicht? Letztlich. Das Riesenrad hat er schon gebucht mit dir. Ja, Riesenrad darf ich leider nicht mit Herrn Hartkern fahren. Es war einfach fucking romantisch. Was kann man denn sonst machen dort mit dieser Karte? Kann man da auch... Ist euch das aufgefallen, dass wir letztes Mal schon eine Niederösterreich-Karte belangt sind? Ja, und jetzt... Also, jetzt reicht es dann einmal. Jetzt habe ich da eh schon die ganzen. Ich schicke dir das PDF. Ja, jetzt wo der Pröll weg ist, wäre es ja Zeit für ein leichtes Revival. Genau, das kann man ja so gut finden. Der Pröll ist ja weg und jetzt. Du bist jetzt auch plötzlich der größte Kärntner wieder. Jetzt wo. Was? Jetzt wo? Jetzt vor 3 Jahren oder sowas haben wir schon im Wald gehabt, gell? Also nichts mehr gut. Wen hast du gehört? Ich. Es geht dir nichts an. Achso, du hast gesagt, du hast es gehört. Wir haben gewählt. Ah, ihr habt es schon gewählt? Ja, okay. wir haben die Orangen weggewählt. Was gibt's Neues? Was machen das, wollte ich schon sagen, das esoterische Leben? Capitals haben vom Master gewonnen. Voll verdient. Wer? Die Capitals. Aber das haben wir bei der letzten Folge. Vienna Capitals, ja, eh schon. Ja, natürlich, ja. Haben sie gut verdient. Das war richtig schön. Ein Playoff-Sweep. Aber das haben wir schon geredet. Aber ja, weil ich noch nicht von der Reise erzählt. Das war ja das, oder? Weil da wollte man ja... Wo ist es denn hingegangen? Wo wir überall waren, oder? Wollte ich euch erzählen. Ja. Oder habe ich das schon? Das also habe ich nicht, gell? Ihr wart im Osten, oder? Ja, wir waren in Gmünd. So, das. Dort haben wir übernachtet. Greif nicht an, bitte. Das ist unangenehm. Das ist unangenehm. Das ist wieder lustig. Ich hab Schnackerln. Ach Gott, was ist das für eine Partie? Und gefällt der Gmünd, Blockheide. Ah, Gmünd, schrecklich. Gmünd 3, da gibt es eine alte Gleisfabrik in Tschechien drüben. Da gibt es Casinos, Gartenzwerge, Puffs. Interessante Mischung. Ja, das haben wir uns nicht angeschaut. Ich wollte drüber fahren, Chick Kaffee und Bullig danken, aber nein. Casino, Gartenzwerge, Puffs. Wir waren im Sole-Felsenbad. Ja, ja, da war ich, das kann man schön. Das ist ein Riesensaunabereich, ein super schön. Ja. So wie Berghütten, so Almhütten schaut es aus. aber wirklich nett, jetzt nicht schier oder so, sondern wirklich nett. Panoramasauna und dann hagelt es volle Karacho. Oh je. Die Sauna ist draußen, eine Outdoor-Sauna. Ja. Da ist ein Saunabereich und so ein Saunadorf heißt es. Und dann sind rundherum ganz viele verschiedene Saunis. Smaragd-Sauna in die Kristallsauna. Da kann man, genau. Ja. Und dann ins Dampfbad, ins Kamerum und so. Ja. Und zwischendurch kannst du dann in. Ich kenne das gar nicht, ich bin schon ganz oft dort gewesen, aber ich war immer nur im Schwimmbecken, dann war ich da draußen. Und dann war ich eigentlich nur, wo dieser Wirbel ist, der Hot Tub oder wie man das nennt. Ja, aber das ist ein bisschen unlustiger Land, oder? Nein, es ist nicht lustig. Ja, nein, der Saunabereich war wirklich nett. Das letzte Mal, wie ich dort war, wollte ich grauen lernen. Wo war denn das Quartier? Wo war es denn? Ja. Ach so, hast du schon erzählt? Das war so ein bisschen eigenartig. Im Creepy Hotel. Creepy Hotel. Und es war so creepy. Und die zwei Leute, die das betreiben dort. War das in der Stadt drin? Aber du hast ja gesagt, das ist so toll, weil das hat so alte Möbel. Ja, ich habe mir gedacht, es ist toll, ja. Also, die zwei Besitzer sind... Besitzer. Zwei Männer. Nein, Frau. Die Besitzer. Das erkennt man so schwer auseinander im Waldviertel, ob das jetzt eine Frau oder ein Mann ist, gell? Das ist oft nicht so einfach. Also, das ist das. Wem kehrst du? Das ist das Ehepaar. Zu den Kindern, wem kehrst du? Wem kehrst du? Bei uns heißt es zu wem kehrst du? Zu wem kehrst du, ja. Bei uns heißt es zu wem. Ja. Und das fragen sie ja gleich, bei den Türken hast, her, aus welcher Familie bist du? Bei uns im städtischen Wien sagt man eher, was arbeitest du? Ne? Das ist der Unterschied. Frage nach der Familie oder nach der Einkunftsart. Echt? Ist das so soziologisch so? Ja, das ist zoologisch so. Ja, die Familie Bozzi jedenfalls verdient ihr Geld. Bozzi? Bozzi heißen sie. Ach, das ist eher ein bekannter Name, eher. Ja, das Problem ist, also es war früher mal das Sporthotel. Und das Problem ist... Sport? Das ist Sport, also das Gästebuch, das dort aufliegt, wo man auch noch reinschreiben kann, hat den ersten Eintrag 1965. Geil. Oh. Und seitdem ist auch nichts angegriffen und renoviert worden. Und das Ehepaar ist halt kurz... Die duschen auch nicht. Kurz vor 100 circa, sagen wir mal. Nicht gemeinsam, sondern getrennt voneinander. Kriegt man da ein Frühstück? Oder? Ja, man kriegt ein Frühstück, aber sie hat halt... Semmel, eine Butter, Marmelade aus dem großen Topf und dann ein Joghurt vom Hofer. Nein, kein Joghurt, aber Früchte, zwei Äpfel sind dort gelegen und ein bisschen, was das, so ein Wurstaufschnitt und ein Käseaufschnitt halt. Aber das Problem, das war jetzt auch nicht die große Tragik, aber es war halt, es war nicht dreckig oder so, aber die Möbel, Teppichboden, alles aus den 60er Jahren und die, also was ich ja eigentlich cool finde, aber das Problem ist, dass es... Dass du halt weißt, wie viele Leute da drinnen gelegen sind und dass das so wahnsinnig staubig schon vorkommt, auch wenn jetzt, wenn du über den Kasten drüber wischst, eh nicht staubig ist, über den Kasten drüber gewischt. Ja. Nein. Ja. Das nennt man eigentlich authentisch, oder? Ja. Es ist kein Retro-Scheiß, es ist echt. Ja, aber es ist halt ein Bettdecken, die noch den Einschnitt hat, diese Operationsdecken, weißt du, wo die Bettdecken, hat eure Oma das nicht, die Bettdecken auf einer Seite so. Also die Decke jetzt selbst, die im Line, die in der Bettwäsche drinnen ist, hat so eine glänzende Oberfläche. Aha. Und das Dirkel, mit dem es bezogen ist, also die Bettwäsche, hat so ein ausgeschnittenes Eck. Nein. Kennt ihr das nicht? Meine Oma hat das immer gehabt. Wofür? Warum? Wieso? Weshalb? Ja, früher mal war das sozusagen das Loch, wo man die Bett, wo man die Decken eingesteckt hat. Da gibt es ja normalerweise einen Reißverschluss mittlerweile, oder? Ja, genau. Heute da gibt es einen Reißverschluss oder Knöpfe. Und damals hat man das dort eingesteckt. Ja, das ist aber durchaus normal für Hotels, dass es nur so ein Umsteppdings ist. Das ja, ja, aber da ist oben, das ist die Fläche jetzt. Da, ich erkläre es jetzt einmal so. Und wir stellen ein Foto. Das ist geil. Das ist jetzt die Bettdecken, sagen wir, okay? Ja. Und da ist ein Loch eingeschnitten. So ein Folgename von vorne, ja, bitte. Das und da ist, ich habe dann ein Foto von der Decke selbst. Ja, okay. Ja, ich zeige euch das und, gleich und den anderen schicke. Und was hat das für einen Sinn? Gar keinen, das ist ein ästhetischer, sagen wir so, ein ästhetischer Sinn, weiß ich nicht. Na, offensichtlich habt ihr auch schlecht geschlafen. Na, wieso kennt ihr das nicht? Woher soll ich denn das kennen? Na, von der Oma. Jeder kennt das von der Oma, habe ich angenommen. Ja, auf alle Fälle war halt alles sehr, sehr alt. Und das schon in der ersten Nacht? Und schon ein bisschen grausig. Da, Schatz, das, in dem Fall war das Ausschnittsloch rund und das ja, und ja, so geil, schaut die Bettdecken aus. Oder unten? Das ist die Oberseite und unten ist es eh ganz normal zu. Aber wofür ist dieses Loch? Na, um die Decken reinzustecken. Ach so, ja, weil es rundherum kein Loch gibt. Okay. Naja, weil es keins gibt. Und da, das ist halt schön. Ja, und wir haben als Kind uns in diese Bettdecken eingelegt, weil das war für uns das Operationsloch. Der Geist. Ja, weil der Rest war zudeckt, Schädel und Zehen waren zudeckt, Bauch war frei. Stimmt, das war immer so in der Schwarzwaldklinik. Und da hat man ja, so genau. Bisschen, ja. Und wir haben mit der Decken haben wir immer operieren gespielt. Und ich war noch nicht dabei. Wir haben immer Raumschiff Enterprise gespielt hinten. Beim Misthaufen. Da mit wir haben immer gespürt, dass man mit Besen verrenkt ist, jung. Aha, interessante Bilder. Das ist der Gang. Das ist ja so wie in Wien. Und es ist so creepy gewesen. Das ist diese Puppe, die da. Nein, ich lieg nicht. Chucky, gell, der schaut voll aus wie Chucky. Das sitzt auf einem Topfall auf einem alten Stuhl. Ja, und da sind ganz viele andere Sachen. Das ist auch draußen gesessen. Ja, die schauen wir sich an in der. Ja, Alter. Das sind ein alter Geigenspüler, eine Puppe. Da sind lauter so altes Werkzeug und so haben sie dort halt gesammelt gehabt. Aber ich werde die Fotos so rustikaler online stellen. Rustikaler Hof. Auf jeden Fall online stellen. Und ja, mache ich. Ja, und in der Früh kann man schon, also wir sind weggegangen in der Früh und am Abend kommen wir zurück, ist mein Pyjama so aufgefaltet, am Bett gelegen und das Bett war gemacht. Diese fast 100-jährige Frau hat das Bett noch gemacht, die arme. Aber das ist aber wieder fesch. Aber wie sie lieb mein Pyjama angegriffen hat, das hat mir ein bisschen krass. Auf alle Fälle hat sie es nicht geschafft. Am zweiten Tag haben wir dort gefrühstückt nochmal, am gleichen Platz, wo wir beim ersten Mal gesessen sind. Und da waren die Breseln noch am Tisch von unserem Frühstück am Vortag. Ja, das sehen nicht mehr so gut. Und das Kaffeehäferl hat auch dort, wo man außer trinkt, halt am braunen Rammel gehabt. Aber ganz ehrlich, wenn ich es nicht sehe. Ein Rammel. Ja, was das so ein. Ein Rand oder was? Rand halt so ein Schatten. Braunen, ja. Aber Lidschatten. Ja, gut, okay. Das gibt es in Boywan, ist es schon alles vorbei wieder. Ja, was? Und sie haben wir wirklich, weil es war jetzt nicht so, dass es, ich habe mir gedacht, mein Gott, ich werde nicht sterben. Deswegen, nein. Also ist es jetzt nicht so schlimm, gell? Aber wenn wer anders hinkommt, haben es erst, also gibt es sicher einen mega Stress, glaube ich. Waren Sie die einzigen Gäste? Wir waren sicher die einzigen Gäste, obwohl er beim Anrufen, ich habe angerufen und wollte ein Zimmer reservieren. Und dann hat er gesagt, ja, warten Sie, da muss ich schauen. Und dann ist er gegangen und dann hat er sich in den Kalender eingeschrieben, weil den Kalender habe ich dort stehen gesehen, also dann, wie wir dort waren. Und dort sind dann die ganze Woche nur wir drinnen gestanden und es ist sicher sonst niemand gekommen, weil die Homepage ist jetzt nicht so, dass sie super einladend wäre. Sie haben eine Homepage. Okay. Und fürs Internet, fürs WLAN-Passwort zahlt man 6 Euro einmalig. Eine Okkasion. Ja, aber eigentlich schon. Ja. Wenn man vergleicht zu diesen ganzen Hausabschneider mit 2 Euro die Stunde für Tröpfel WLAN, ich meine, das sind wir nicht böse. Ja, aber in Zeiten des Airbnb ist das schon ein Must-Have. Ja, aber das ist ja überall. Ab so fucking Ludwig. Man hat ja also überall Internet. Hat das Ludwig gesagt? Ab so fucking Ludwig. Siegfried Ludwig. Ab so fucking Ludwig. Na. Fucking Ludwig. Und bei mir war es einfach so, ich muss reden. So, weiter beim Thema. Mir ist einfach so gegangen. Sind wir erst beim ersten Abend, um Gottes Willen. Ja. Ach, wir sind schon beim Frühstück am nächsten Tag. Seid zwei Nächte dort gewesen. Ja, genau. Und mir ist es einfach so gegangen, dass ich ihnen gern geholfen hätte. Weil sie sind so langsam gegangen und ich habe gedacht, mein Gott, sie packt es nicht meinen ersten Stock bis zu uns auf. Und ich hätte gern einfach alles down. Und das war es halt irgendwie. Ich wäre gerne eingegangen in die Küche und hätte einmal alles ganze Geschirr angewaschen. Ja. So mal richtig. Ja, und einmal ausgeweißelt und einmal Sachen weg. Weg die, wieso haben die das? Hätte er es gefragt, vielleicht hätten sie die adoptiert. Naja, sie haben das Hotel ist in seinem Familienbesitz, das war am Anfang nur ein Restaurant. Haben die meist keinen Geschirrspüler? Ja, vielleicht schon, aber wenn du das Geschirr lang stehen lässt draußen, Kaffee randeln und so, geht nicht weg halt. Ja, da habe ich der Geschirrspüler ist sicher aus, die 60er Jahre. Das Einzige, was sie gemacht haben, war dieser Raum, wo sie den ganzen Tag drinnen vorm Fernseher sitzen und er alle Rechnungen mit der Hand ausfüllt und zur Bank tragt vermutlich. Ja, weil er das immer schon so gemacht hat. Der Reiker wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Gibt es noch was anderes in Gmünd? Ja, sicher. Entschuldigung. Und es gibt sogar Avia-Tankstelle. Das ist der Treffpunkt. Naja, und dort das hättest du der Biene vorher sagen sollen. Hättest du vorher sagen müssen, was der Treffpunkt ist, wo ich dorthin muss. Und da habe ich mir halt gedacht, ja, ich würde das mit ihnen gern machen. Und sie haben halt gesagt, ja, sie den einen Raum haben sie ausweiseln lassen und es hat ja 2000 Euro gekostet. Aber kein was? Wunder, weil die haben so viel Ramsch dort drinnen stehen und die haben das sicher nicht wegtragen können, die zwei alten Leute. Also haben die zuerst einmal ein paar Stunden lang alles zusammengeschlichtet. Ich kann das eh wieder von der Steuer abschreiben, ich kenne mich da aus. Und ja, das muss ich dann mal sagen, vielleicht. Irgendwie haben sie es mir halt ein bisschen latern, weil anscheinend wollen sie das Business nicht aufgeben, weil sie sind seiner Familie, das ist schon immer so. Und dann haben sie halt noch gesagt so, ja, Busse nehmen wir eh keine mehr. Und ich dachte, mein Gott, ja. Busse? Ja, ganz, weißt du, dass Reisebusse kommen und alle bei ihnen wohnen. Also sie nehmen eh nur vereinzelt Gäste auf, aber sie haben es schon latern. Also da habe ich mir schon gedacht, aus dem könnte man echt viel machen. Ich meine, es ist vielleicht nicht das super attraktive Naherholungsgebiet, aber in Wirklichkeit, wenn du dort das Sohle-Felsenbad hast und rundherum Blockheide und nette Ausflugsziele, sagt man bald einmal, okay, da fahren wir zwei Tage hin. Ja. Und sie haben ein super schönes Haus in Wirklichkeit, also wenn du das ein bisschen herrichtest, einen super schönen Speisesaal. Ja, hast du sie gefragt, ob sie Kinder haben, weil sonst hättest du dir ja da irgendwie ein bisschen so erbschleierisch bedient. Ich weiß nicht, ob Gemüse. Ich glaube, im Waldviertel, falls der Stefan einmal nicht mehr so das Thema ist, da gibt es sicher die eine oder andere gute Partie. So. Große Bauernhöfe gibt es da auch, ne? So ein Vierkanthof mit Steirer oder zwei oder drei. Ja, ich weiß nicht. Am Mühlhäusl vielleicht. Ganz toll. Das ist ein Steirer. Traktor. Wie ist der 880 oder wie die alle heißen? Keine Ahnung, ich fahre nicht John Deere kann man als normaler Mensch nicht mehr reparieren. Ich war ja einmal eine Zeit lang reparieren. Ich war ja eine Zeit lang Fotograf, gell? Ja, du warst einmal Fotograf. Genau, ich war Fotograf, ich weiß schon wieder. Und da habe ich einmal die Welser Messe, also auf der Welser Messe, es war eine ganze Woche, und habe da fotografieren müssen, und zwar für die Reika haben wir so einen Promostand gehabt, wo die ganzen Leute kommen haben können und haben sich fotografieren lassen vor einem Bluescreen. Und dann haben wir sie freigestellt, so heißt das, also ausgeschnitten. Ah. Und dann halt vor irgendwo ein landwirtschaftliches Motiv und dann Kalender dann ausgedruckt. Und ja, für das Lagerhaus hat sie Kalender. Das Lagerhaus, die Kraft am Land. Genau, und dann waren sie immer so haben sie dann auch noch immer, so haben sie noch zwei, so jeden Tag zwei, drei Models dabei gehabt, vom Jungbauern und Jungbäuerinnen Kalender auf der Welser Messe. Und ich habe gewohnt in Traun und haben mir gedacht, ey, Traun, das ist wirklich traurig. Das ist dann halt einmal, da waren halt, es sind öfters sind so lustige, gesellige Runden vorbeikommen, weil ich glaube, bei jedem Standl hat es Schnaps zum Trinken gegeben. Hm. Gratis. Also da war ein bisschen einer, der sehr betrunken war. Und da ist halt eine ganze Runde von Jungbauern gekommen. Und wir haben halt auch so ein Motiv gehabt, wo ein Traktor drauf war. Hm. Und das war halt ein Glas. Ein Glas-Traktor, ja, so mit dem Mähdrescher. Das kennt sie aus. Die sind so grün, so hellgrün. Und hellgrün-weiß eigentlich. Und ein schwerst betrunkener Bauer hat dann zu mir geschwankt und gesagt, wo ist der Schlüssel? Ja, kannst du meine Freund. Also, er hat das sehr geleilt. Kannst du meinen Freund fotografieren vor diesem Glas-Traktor? Weil das ärgert ihn sicher, weil er fährt nur John Deere. Und dann habe ich mir gedacht, so definiert sich der junge Mann am Lande über den Traktor, den er fährt. Aber das ist in der Stadt wahrscheinlich genau gleich. Wir BMW haben einen oder Mazda. Ja. Oder was wir fand? Haben einen Deutz, Oma und Opa Freud. Es gibt ja, John Deere hat ja die Reputation von früher, dass die relativ solide Firma sind, die für ihre Kunden arbeitet. Weil damals bei 1929 oder so, wo die Rezession war in Amerika, haben die Farmer ihre Traktoren nicht mehr abbezahlen können. Und die John Deere haben gesagt, ja okay, entweder nehmen wir sie einer weg oder wir lassen sie einer. Ja, und dann haben sie einer gelassen. Weil sie hätten eh nichts mit den ganzen Traktoren angefangen. Sie hätten den Wert wieder gehabt, aber sie hätten es wahrscheinlich nicht mehr so gut weiterverkaufen können. Jetzt ja, weil sie keiner abnimmt. Und seitdem hat eigentlich John Deere einen sehr, sehr guten Ruf bei den amerikanischen Bauern gehabt. Deswegen, weil mittlerweile sind die halt auch schon so, dass sie sagen, okay, unser Traktor ist irgendwie, also du hast das Recht, den Traktor zu fahren und du musst aber immer bei uns in die Werkstatt und immer bei uns alles machen. Mhm, okay. Und du bist praktisch nur mehr das Druckerpatronenmodell. As a Service, ne? Traktor ja. As a Service. Okay, also wir haben jetzt, glaube ich, wirklich den Tiefpunkt der Podcast-Geschichte erreicht. Weil die Biene dauernd jammert über das Waldviertel. Was war denn positiv? Irgendwas ich habe nicht gejammert. Irgendwas wird es da ja, geben. Sie hat jammert über das Hotel. Aber nein. Auch nur mit Mitleid. Was war das auch nur mit Mitleid die gejammert. Die Saunawelt hat dir voll. Die Saunawelt war super. Ja, ja. Wir ein wollten dann am nächsten Tag in der Blockheide wandern gehen. Mhm. Blockheide ist ja eigentlich ein Aussichtspunkt, ne? Ja, nachdem es dann so da kommst du aber 20 Jahre später, es gibt sehr kalt war, haben wir das dann nicht dann. Wir waren dann bei Sonnentor, sind dort angekommen im Schneesturm, 5 cm Schnee im April. Geil. Echter aber, Schneesturm. Die Blockheide war damals interessant, wo man nur drüben die Schießtürme gesehen hat von den Tschechen. Ja, das mittlerweile ist jetzt nicht ist schon spannend, ein bisschen. Ja, in Sprögnitz gibt es aber auch die Aubergwarte, da kann man raufgehen. Ja, wir sind nirgends hingegangen, aber weil so ein Schneesturm war, dass man gedacht hat, wir kriegen das Auto nicht mehr außer beim Heini waren wir, beim Heini? Beim Stadinger. Bei den Waldviertler. Haben wir uns die Waldviertler angeschaut. Schrems, die Werkstatt. Punkt, Schrems. Mhm. Genau. Da bauen sie so komische Sachen, so jurteartige Häuser. Ja, genau, so, das ist so die Jurte. So ein Esoterik-Kongresszentrum. Ja, genau, oder es ist jetzt schon fertig, die neue Jurte, und da drinnen tun wir es verkaufen. Da ist das Geschäftel drinnen. Sonst auf der anderen ist ja eigentlich Seite. Wenig los in Schrems, ne? Ja, es steppt gibt's nicht so dabei. Ein bisschen mehr als im Spital wahrscheinlich. Es gäbe ein Moorbad, aber das ist ja im Sommer interessant. Okay. Was mir jetzt gerade auffällt, wir zwei kommen eigentlich aus sehr strukturschwachen Regionen. Du hast ein Waldviertel aus Oberkärnten. Mhm. Die einzige Boomdownerin ist die Biene aus Graz. Da, wo der Stär bebt. Der Bär stirbt. Genau. Entschuldigung. Was braucht man eigentlich, weil du gerade gesagt hast, das war so von der Ausstattung her, das Hotel. Ich bin ja gerade in der Situation, dass ich eine Wohnung einrichte. Expandierst du? Ich expandiere. Aber nicht auf eigenes Risiko, sondern auf Fremdrisiko. Das ist eine gute Idee. Aber ich bin trotzdem ziemlich im Stress. Du hast jetzt eine zweite Wohnung überantwortet bekommen. Ich habe eine zweite Wohnung, die jemand anders gehört, aber ich muss mich jetzt darum auseinandersetzen, dass das so bestückt wird bis Donnerstag. Okay. Dass das passt. Brauchst du Internet? Ich habe Internet, aber le fucking Internet funktioniert manchmal nicht. Und, na, ich hätte nämlich einen 3-Cube, den ich loswerden will. Nein. Ach, schade. Wie mit Vertrag oder was? Ja, also ich würde gern auf ein anderes Internet umsteigen, ja, also auf kabelgebundenes praktisch. Ja, ich hab genau das selber jetzt gemacht. Ich habe 3 gekündigt, noch 2 Jahre ja, Nebelvertrag. Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin bis 2000 fucking Arschloch 18 eingebunden. Dann haben die Preise jetzt wieder erhöht. Da kann man eigentlich ordentlich, bei Preiserhöhung kannst du ordentlich kündigen, glaube ich. Wenn es jetzt bei dir, aber normalerweise dann den Tarif nicht erhöhen, wo es kündigen. Ja. Also, ja, erzähl weiter, Entschuldigung. Und eben da ist die Frage, Apartment, 2 Personen, genügen, 2 Schneidemesser, 2 Gabeln, 2 Löffel, 2 Dessertmesser, 2 kleine Löffel. Nein. Oder? Geh zum Ikea und kauf da fucking Sexerset. Aber dann verschwindet dort einer, wenn ich weiß, es gibt da überall nur 3 Stück oder 2 Stück. Ja. Dann weiß ich sofort, wo fehlt einer. Aber du brauchst mehr scheinbar in deinem Haushalt. Auf jeden Fall. Das ist nämlich das Geschirrspüler-Syndrom, glaube ich. Dann sammelt man alles in Geschirrspüler. Ja. Und schaltet ihn am Abend dann ein. Ja, schau, es ist so. Gibt es einen Geschirrspüler? Nein. Ja, also ich finde, wenn ich in ein Apartment komme, wo es nur 2 gibt, ist das auch okay. Hm. Aber wesentlich angenehmer ist es, wenn ich einfach mehr habe. Vor allem, 6er ist normalerweise das Minimum, was so ein 6er-Set halt hast. Und bitte gescheit. ein gutes Messer und noch zwei andere dazu. Also ich meine jetzt ein Schneidmesser. Und Bretteln. Und keine Glasbretteln, sondern Plastik. Ja, ja. Verstehst du? Weil du kannst auf nichts anderes. Und große Bretteln. Und gescheite Töpfe und gescheite Pfanne. Ach, die Töpfe, die sind billig gewesen, muss ich jetzt einmal ehrlich sagen. Ja, schon, aber ich meine jetzt in einer vernünftigen Größe. Jetzt nicht so, die 2,5 Liter Topf-Scheiße, sondern gescheit. Nein, es ist wichtig, dass man wirklich keine beschichteten Pfannen, sondern nur... Ja. Weil sonst... Ja. Da kratzen sie es, ja. Das ist mir schon klar. Aber halt, also ich meine jetzt mit gescheit, meine ich von der Größe her. Kein Zwergenscheiß. Weil, weißt du, wenn man 2-3 Tage tut, ist es jetzt kein Stress, denke ich mal. Aber wenn man einen Monat tut, ist... Ja, will man vielleicht schon mal was mit einem Mixer machen oder so. Ein Mixer? Frage bitte, das brauchst du ja schon. Schneebesen. Ja, du wirst es vielleicht. Ich will dann kochen dort. Ah, du wirst dann kochen dort. Ja. Ja, also aber es ist ja eine super Gegend da beim Westbahnhof, das ist ja Wahnsinn. Hipster-Scheiß. Wo du eigentlich auch wohnst, also das ist super, da kann man... Sollen wir die Adresse von der Biene durchsagen? Nein, das will man nicht, oder? Westbahnhof ist die Adresse. Westbahnhof, die Biene wohnt. Die Leute, die zuhören, Europaplatz 1. Wie erklärst du eigentlich den Leuten, die zu dir wollen, wie die dann vom Westbahnhof gehen sollen, exitmäßig? Das erkläre ich dir nach unserer Sendung. Ah, okay. Mhm. Aber es ist ja nur die Richtung. Nein, ich schicke dir ein Foto. Nein, passt schon. Ich habe fertig gesagt, aber vorbereitet. Du warst schon ein paar Mal da, also du müsstest es eigentlich wissen. So, für die geneigte Zuhörerschaft, wir sind jetzt wieder mal bei der Biene heute. Sind wir eigentlich, ja, mit stimmt, dem Gemeindebau. Ja. Nein, wir sind nicht live, also wir können noch alles ausschneiden. Nein, ja, zeitlich, ich wollte wissen, wie wir zeitlich ausschauen. Ja, eine Stunde, gute, und wir schneiden wieder nichts. Nein, wir müssen schon schneiden. Warum denn, was denn? Ja, die Schere, wer... Gekom! Bis jetzt ist noch nichts Schieres gesagt worden, was hast denn da? Nein, es geht nicht ums Verdichten, es geht um die Montage, ums Verdichten geht. Wir müssen das Ganze knackiger machen. Ich habe jetzt für einen Theaterpodcast so viel geschnitten. Gehst du ab und zu ins Theater? Ich mache einen Theaterpodcast. Ich weiß, diesen von der Biondic-Bühne. Genau, wo ich jetzt übrigens... Der ist doch reingeschlafen, oder? Oder habe ich die... Scheiße, ich glaube, ich habe unsubscribed. Entschuldigung. Ja, aber doch, der macht nichts mehr dabei. Nein, es geht noch immer weiter. Jetzt, die letzte Folge ist, glaube ich, sogar ziemlich gut geworden. Also auf die bin ich sogar richtig stolz. Na passt, du redest eh. Okay. Weil ich wollte jetzt neulich, gibt es bei euch, Biene, Hansi, Theater oder Filmproduktionen von bestimmten Regisseuren, die ihr euch unbedingt immer anschauen möchtet? Wegen der Regisseur? Weil ihr das von früher schon kennt und deswegen neugierig seid oder weil ihr immer wieder wisst, der liefert ab? Nein. Nicht? Mhm. Regisseur, Film, Christopher Theater? Nolan. Die Biene ist schon wieder weg. Die Biene greift sie am Schritt und geht raus. Hat sie gar nicht am Schritt gegriffen. Doch. Aber jetzt erzähl dir da ein bisschen was vom Theater, vom Theaterpodcast. Na, letztens gucken wir mal den vom Burgtheater. Du kommst mit deiner Agenda durch. Was? Die will nicht, dass du mit deiner Agenda durchkommst. Was für eine Agenda? Ich habe wenigstens eine Agenda. Du hast ein Thema, und ich will das nicht durchziehen lassen. Ich will da ein bisschen frei fliegen. Ja, und das macht einen Großteil deiner Petzenschädel. Das ist total unfokussiert. So unfokussiert. Ja, und das ist das, was uns so toll macht. Nein, du glaubst, das macht dich toll, aber eigentlich ist es ein wo jeder dann denkt, da würde ich nur gerne ein bisschen was wissen und da, aber leider sind schon wieder ganz anders. Und warum? Weil der Hansi keine Agenda hat. Au! Au! Greif mich nicht an. Ich habe am Anfang schon zu viel Gin getrunken. Nein, hoch zu. Nein, Moment, ich rede jetzt. Ja, okay. Dann red kannst du ein bisschen leiser machen? Ja, du schreist so. Was ist mit dir? Letztens schaue ich, kannst du ein bisschen lauter machen, hör nichts. Letztens schaue ich, kriege immer vom Burgtheater den Kalender, den kann man sich wunderbar, weiß nicht, aufs WC hängen oder so. Carol Reed heißt das Stück vom René Polesch. Und René Polesch macht immer so coole Sachen. Nicht im fucking Ernst. René Polesch oder was war das? René Polesch? Ja. Erzähl erst weiter, dann reden wir über René Polesch. Na, jedenfalls, ich habe das erste Mal von dem 2005 gehört, da hat mir jemand mitgeschleppt in... Häuser gegen Etuis oder Stadt Etuis, das war, es hat sich total verfestigt. Und dann 2008 oder so schauen wir an Peking Opel im Akademietheater. Und seitdem, warum ist es witzig, Peking Opel? Ja, weil es lustig ist. Es wimmelt so von irgendwelchen Filmzitaten. Ich liebe den Geruch vom Napalm am frühen Morgen oder auch von Fear and Loading in Las Vegas war da viel drinnen und Raserei auf alle Fälle. Bei mir? Na, jedenfalls, und jetzt lese ich Carol Reed. René Polesch. Gleich mal geschaut, Termine, aber leider, ich achte auf die weiter kommenden Termine, weil ich habe keine Zeit. Bis dahin. Es ist jetzt nämlich total lustig, weil den Theaterpodcast, den ich gemacht habe, also den ich ja noch immer mache, das ist ja ein bisschen konzeptionell. Also in der ersten Saison habe ich eine Stückentwicklung begleitet von einer Schauspielgruppe, die halt so 16 bis 22 war ungefähr, die ein Stück selbst entwickelt haben. Ne? So eine Amateur-Theatergruppe vom schulischen Kontext. Ja, ja, Amateur. Ich würde gar nicht so wirklich sagen Amateur, weil sie halt doch alle schon seit sie 7 sind Theater damit spielen. Geld verdienen. Nein, Geld verdienen nicht. Also nicht professionell. Gar nicht professionell. Aber halt doch, ja, ich muss mir Hand da hinlegen, tut mir leid. Ja, ja. Aber halt schon erfahren, in ihrer Unprofessionalität sozusagen. Mhm. Und jetzt ist es ja so, dass ich halt so panoptisch ein bisschen einmal die anschaue, was magst du denn haben? Die Katze. Aber sie muss freiwillig kommen, ja, ja. Die kannst du weiß. Und im ersten Jahr haben wir eben diese Stückentwicklung und das war da ist der René Polish die ganze Zeit vorgekommen. Also die haben René Polish Zitate verarbeitet. Ja, das ist sicher super, ne? Du hast da offensichtlich nicht angehört, du Schwann. Nein, ich habe mir gerade gedacht, irgendwie ist das eingeschlafen bei dir mit diesem Theater-Podcast. In Wirklichkeit habe ich wahrscheinlich irrtümlich unsubscribed. Hast du unsubscribed und das interessiert dich nicht mehr, was heißt denn unsubscribed auf Deutsch? Rausgelöscht? Deabonniert. Deabonniert. Was heißt denn das? Abbestellt. Deabonniert. Abbestellt. Deabonniert. Abbestellt. Deabonniert. Abbestellt. Ja, abbestellt. Ich muss auch einmal meinen eigenen Podcast machen. Ja, wann machst du denn endlich? Ich wollte dich fragen übrigens, hast du Lust bei der Spielzeit, also hast du Lust mit mir gemeinsam beim Theaterpodcast eine Episode zu machen? Ja, jetzt wo ich Theaterwissenschaft studiere, würde ich es fast anbieten. Ja, du könntest ihn eigentlich fast sogar übernehmen, wenn du willst. Übernehmen, das sind aber große Füße. Nee, große Schuhe, du Trottel. Große Schuhe. Ja, ehrlich, ja, wo ist denn die Biene hinkommen? Ich weiß nicht, ich glaube aufs Klo oder was auch immer. Okay. Weil dabei haben wir eigentlich die Policy, dass wir früher aufs Klo gehen. Nein, weil ich habe jetzt ein nächstes Jahr vielleicht nicht mehr so viel Zeit. Und das wäre schade, wenn das keiner mehr machen würde. Und wenn du Lust hast, es ist alles da eigentlich. So. Lust, ja, machen wir mal eine gemeinsame Episode, ja, ja, und dann schauen wir genau, mal. Genau, und da wollte ich nämlich, ob du Lust hast, wenn du Theaterwissenschaften studierst, yeah, ob du Lust hast bei der Spielzeit, wo sie die ganzen Stücke, die sie machen, aufführen, ob du Lust hast, mit mir hinzugehen, mhm, und wir einfach so, wie wir jetzt da sitzen, dann ein bisschen drüber reden, was wir da so sehen und was da so passiert ist und so. Könnte interessant sein, muss nicht interessant sein, kann aber interessant sein. Pfingsten, ist das der 25., Nein, 26. Mai? Nein, ist der ganz Anfang Juni. August. 2. bis Juni. 3. Juni. Ah, okay, was ist da? Die Spielzeit, wo die ganzen Stücke aufgeführt werden, wo du mit mir... Ist es in Baden, oder? In Baden, ja. Ja, ist das da draußen? Ja, komm mit. Ja. Wir fahren eh mit dem Auto. Ach, du hast ja jetzt ein Auto, ne? Bist ja, jetzt ist momentan, ja, jetzt ist es momentan in der Werkstatt, damit wir Pickel kriegen. Na, ich wusste es. Wir waren bei Dessert. Und während des Dessert gesagt, naja... Was hieß denn? Irgendwas bei den Bremsbackeln hinten. Und zwei Gummiringeln sind gerissen. Gummiringe, den Spiegel zusammenhalten. Ne? Nein, ich weiß nicht, ich habe mir das nicht gemerkt. Ich habe irgendwo ein Screenshot vom Prüfbericht. Und jetzt steht das Auto beim Afghanen und der Afghane repariert es uns. Und dann, wenn der Afghane das repariert hat, trage ich es wieder zum ÖMTC und lasse es nochmal durchprüfen und dann hat es noch einmal ein Pickel. Wo ist denn der Afghane eigentlich? Der Afghane ist im 21. Ach ja, was gibt es denn sonst noch? Ich war neulich, haben einen Podcast gemacht und am nächsten, ja, Tag treffe ich einen Bekannten. Wir. Weil mit anderen machst du nichts. Vergangenes Monat. Warum machst du eigentlich nicht mehr Podcasts? Weiß ich nicht, weil ich keine Zeit habe. Ich habe sogar heute den Podcast vergessen. Was hast du denn bestellt? Ich habe mir jetzt so eine Spinne bestellt. Wahnsinn, eine Spinne? Ja. Ah. Mit einem Schwenkarm. Wie? Ach so, naja, so ein Richtding. Ja, genau. Nein, ich habe ein großmembraniges Mikrofon. Du hast eine große Membran. Ja, Großmembran habe ich. Ah. Die klingt total schön, aber dadurch, dass ich nur eine habe und wir zu dritt sind und es total uncool ist, wenn einer richtig gut klingt und alle anderen klingen nicht so. Meine, so das, schlecht ist so das ist was für ein. Also Theater ist auch nicht gut für einen Theaterpodcast, aber wenn irgendwie. Nein, das ist für einen einzelnen Sprecher. Wenn du anhand von deinen eigenen Notizen deinen Podcast runterliest, dann könnte das funktionieren. Das ist ja das Lustige beim Theaterpodcast, weil ich auf der einen Seite. Biene! Test 1, 2. Servus. Weil die auf der einen Seite die Interviews, da rede ich ja vollkommen Dialekt mit den Leuten, gell? Ja, und was hast du da bei gespielt, wie du das gespielt hast und so. Mhm. Und dann, wenn ich aber daheim bei der Postproduktion bin und die Einleitung, Ausleitung, Haupt- und den Schluss einrede, dann spreche ich natürlich herzlich willkommen bei Neugierigem Theaterpodcast. Mein Name ist Hans. Das merkt man dann gar nicht so, ne? Nicht, gell? So. Aber mir fällt das jedes Mal auf und ich denke mal, das ist so ein Bruch, so ein Schnitt. Aber vielleicht sind das gerade die Kanten und Unregelmäßigkeiten, die das ganze Projekt so charmant machen. Wir haben letztes Monat einen Podcast aufgenommen und am nächsten Tag treffe ich den Christoph In der Pizzeria kommt die Polizei und macht voll die Razzia. Geil, weil Kinderpornoring im Keller war. Und nein. Achso, nein, das ist nur in Amerika. Und er geht rein und er hat selber ausgeschaut wie ein Kebabverkäufer, der Polizist. Und alle anderen Polizisten haben ausgeschaut wie entweder Harley-Davidson-Fahrer oder irgendwelche Bauarbeiter und so ungefähr haben die ausgeschaut. Und dann haben wir sich da gedacht, oh ja, die suchen jetzt die irgendwelche Asylanten. Haben die sich ausgeweist? Die haben sich mal so kurz so, tschuk, tschuk, so kurz aus dem... Na, du hättest schon gesagt, und nein, aber Moment, da würde ich sagen, entschuldigen, aber das habe ich nicht genau gesehen. Und dann würde ich es nehmen und dann würde ich ein Foto davon machen. Das haben wir am Anfang auch gedacht, ja. Aber man ist dann auch zweigemein im Moment. Na, eigentlich ist man dann ganz froh, dass ich habe sogar einen Studenten, also Weiserklärer dabei gehabt und der so, ja, passt schon. Ne? Und mein was Bekannter. Was haben sie denn gesucht? Na, pass auf, wir haben doch, die suchen Illegale irgendwie so. Ne? Warum? Deswegen ist man, warum war es nicht? Weil die immer irgendwelche Leute suchen. Später. Jedenfalls. Als Zwischenfrage das war das nicht, war gell? Das war. Nein, ich finde das eigentlich ich find das auch ziemlich aus dem Konzept bringend. Du kannst mir mal reden lassen, ich werde schon alles, was wichtig ist, sagen. Vielleicht, wenn irgendwas gefehlt hat, kannst du mir noch eine Frage stellen und dann werde ich diese Frage gerne beantworten, lieber Hartkern Hansi. So. Und der erste Reflex war eigentlich auch der, ja, jetzt möchte ich ein bisschen Querulant spielen. Und die haben dann praktisch alle Pässe von nicht Österreichern fotografiert, eingescannt und scheinbar ins Präsidium geschickt. Vom Nebentisch, einer hat keinen Pass gehabt, der hat gesagt, der hat den Ausweis im Auto und dann sind sie ins Auto gegangen. Und der ist aber mit dem nicht mehr zurückgekommen, sondern er ist alleine zurückgekommen und hat dann einen anderen festgenommen, der da auch am Tisch war. Währenddessen es hat dann ziemlich lang gedauert, bis der wieder zurückgekommen ist, aber bis dahin sind die Polizisten mitten im Lokal gestanden und haben auf den Tisch geschaut, auf die Leute, die haben dann wieder zum Essen angefangen und irgendwann einmal sagt ein Polizist zu dem, der da sein Spaghetti hat, die Hände bitte auf den Tisch lassen. und wie der dann zurückgekommen ist, hat er den gleich genommen und umgedreht und gesagt, sie sind verhaftet und hat ihm gleich die Handschellen angelegt und dem daneben hat er gesagt, ja, sie sind jetzt nicht verhaftet, aber wir möchten sie mitnehmen zur Vernehmung. Und dann, das hat alles irgendwie eine Dreiviertelstunde gedauert und wie es dann gegangen ist, hat er noch geschaut und hat tatsächlich unten ein Papier gefunden und da war dann, ja, entweder war es Zucker oder Rauschgift, so. So also ein Papier, ne, so. Und der Wirt sagt dann am Ende so, ja, ich hoffe, Ihnen hat die Pizza trotzdem geschmeckt. Und der Christoph zeigt so auf die Rechnung von dem Lokal, ja, vielleicht haben Sie den falschen Namen. Es war nämlich die Pizzeria Mafioso, ne? Und der so, nein, ich habe das Lokal schon seit über 27 Jahren. Und war noch nie was. Na, ja, die haben gezielt jemanden gesucht, das oder? Briefchen, das war wahrscheinlich wirklich ein Rauschgift, weil es gibt keine Zuckerpapier bei denen, die haben nämlich nur richtige Zuckerstreuer. Ja, und das war dann ziemlich, also am Anfang war es irgendwie so vom Gefühl her, irgendwie, du wirst jetzt irgendwie querulant sein, weil das ja Arschlöcher sind, ne, die Kieferer. Nein. Naja, wenn sie das ist das Problem, wenn sie gezielt jemanden suchen, man nicht. Ich bin einmal dazwischen gegangen, da ist einer. Ich glaube, das habe ich eh schon mal erzählt. Nein. Ich bin aus dem Bann in Graz rausgegangen, ein sozialökonomischer Bahn. Betrieb. Bauen, arbeiten, neu machen. Oder? Was heißt Bann? Nein. Das ist eine Abkürzung für irgendwas, gell? Ja, aber ich weiß. Ein Bannerbatterienwerk, wo die letzten Buchstaben schon runtergefallen sind. Nein. Und ich bin dort rausgegangen und auf der Straße fort quietscht ein Auto zu, wie dort springen. Banküberfall. Da springen zwar. Genauso wie und da bricht die ganze Zeit. Nichts besser, nichts besser. Da springen zwei Leute außer und rennen auf den Gehsteig und überwältigen dort einen Mann. Dunklerer Hautfarbe. Mhm. Und ich habe mir gedacht, so, da gehe ich jetzt dazwischen. Das sind zwar alle drei Riesenmänner, aber gut, und habe gesagt, Entschuldigung, was machen Sie da? Der ist auf dem oben gelegen und hat ihm den Arm hinterm Rücken gedreht gehabt und hat gesagt, gehen Sie aus dem Weg, das ist eine Amtshandlung. Und ich habe gesagt, zeigen Sie mir einen Ausweis. Und der hat mit dem halt herumgerangelt, aber ich habe es ja nicht wissen können. Weil ich mir gedacht, Entschuldigung, was ist da überhaupt los? Und wie hat er reagiert? Nein, er hat den dann zuerst gefestigt sozusagen und mir dann alles gesagt und das alles dann. Aber das ist aber cool. Hat sich dann erledigt. Mir ist was Ähnliches einmal passiert. Ich habe dann gedacht, okay, Entschuldigung. Naja, mir ist was Ähnliches passiert. ich bin einmal über den Gürtel gegangen und da ist ja der McDonald's, gell? Ja. Und ich stehe so bei der Ampel bei Mackie und will drüber gehen und auf einmal quietscht, wie bei der Biene, ein Auto einer. Im McDrive. Im McDrive, genau, in den McDrive-Zufahrt. Und bleibt stehen. Steigt ein richtig, richtig großer Mann, also ich bin ja selber jetzt nicht unbedingt klein, aber der war richtig groß, gell? Lange Haar, steigt aus und hat wirklich, also 30 cm lange Pistole. Also so Trommelrevolver. Ja, genau, so richtig. Das ist ja ein Riesengerät. Was war das, extrem. Was war das für ein Auto? Nimmt einen anderen Mann, grau, weiß ich nicht, vielleicht war es ein BMW, kennt er Mercedes gewesen sein, je ne sais pas. Nimmt einen Mann, der neben mir bei der Ampel steht, und schupft ihn ins Auto rein und fährt weg. Mafia. Also die sind ja, okay. Und ich, neben mir steht der andere, wir schauen uns beide so an, gell? Wir haben uns nicht gekannt. Was ist jetzt gerade passiert? Es war wirklich wie in San Francisco. Und zwei Sekunden später fährt der Polizeiauto zu McDrive. Also richtige. Und wir halten ihn halt auf und sagen, und erzählen dem halt was. Und der hat gesagt, aha, schauen wir uns an und fährt wieder weg. Ja, was hätte ich machen sollen? Nein, und vor allem, wenn der so eine große Waffe mit hat, dann ist es besser. So lange man geht nicht, also hätte ich da eine Waffe gesehen, wäre ich auch nicht dazwischen gegangen, glaube ich. Autokennzeichen. Autokennzeichen, das ist ja der Farbe, Grau, Nummer. Das ist ja schon wieder 100 Jahre her. Größe des Mannes, warst du ungefähr noch? Lange Haare hat er gehabt. Also ein Schnauzer. Also er hat ausgeschaut wie... Wie graue Haare schon ein Schnauzer? Nein, das Auto war wahrscheinlich grau. Ach so. Aber da habe ich... Das, ja... Vielleicht war das Polizei. Ich hoffe, dass es Polizei war. Aber so eine große Waffe ist für die Polizei. Nein, die Polizei hat ja ganz kompakte die ganz Glock. Normalen, ja. Glock. Keine Colt. Was die Glock war? Der Kalaschnikow. Ich glaube, das war einer von der Vega. Genau, also, wenn du schreist, dann schalte ich die Leise. Du musst dir das Mikrofon wegtun. Ich habe gerade einen Ausbruch gehabt. Geht's jetzt besser? Rede damit normal. Der hat schon wieder keine Mikrofon-Disziplin. Mikrofon-Mustache heißt das, oder? Muss man da vorne auf. Ja, ich weiß es nicht. Also ich bin froh, dass ich kein Polizist sein muss, ganz ehrlich. Ich habe im Notfall. Ich glaube, das ist ein ziemlich geschissener Drecksjob. Ja, weißt du was? Ich bin so glücklich, dass ich keine Nachtdienste habe. Ich bin so glücklich, dass ich keine Observierung. Niemand schießt auf mich. Ja. Derweil noch. Ich meine, wer weiß, was noch alles kommt im Schulbetrieb. Aber du darfst doch nicht auf niemanden schießen. Ich will auch nicht auf niemanden schießen. Nein, das will ich gar nicht. Das ist immer. Und die Lehrpolizisten werden ihn noch mehr kosten als Lehrer und Ärzte. Und Ärzte werden gehasst? Naja, gehasst, beneidet. Das kommt immer auf die Zielgruppe drauf an, wahrscheinlich. Ja, aber Busfahrer werden auch gehasst von Schülern meistens, aber die sind eher. Ja, die sind nicht so. Busfahrer werden zusammengeschlagen. Ja, okay, Schüler hassen nicht alles. Ja, übrigens. Das sind ja Depp. Was? Wie? Zwei Ankündigungen. Die erste, Slavoj Žižek hat einen Vortrag in Wien. Slavoj Žižek. Ja, erzähl. Was vorträgt der? The Hope of Courage oder so. Hobo oder Hope? Hope, okay. Und The Hope of Courage. Im Rahmen der Festwochen und ich habe mal letzter Mal. Garage oder Courage? Courage. Letzteres. Ah, okay, ich habe nämlich Garage verstanden. Ich glaube, ich habe es absichtlich so undeutlich ausgesprochen, weil ich es vergessen habe. The Courage of Hopelessness. Ja, fast. Ja, okay. Was immer das bedeutet. Wann ist das? Schon im, oder Hobo Garage, wie es wir nennen. Ich glaube, es ist Mitte Mai. Ja. Das ist der Titel. Man kann sich anmelden, ich weiß nicht, ob es nur einen Platz kriegt. Arbeiterkammer ist gratis, ja. Ich war vor 2008, haben wir Žižek angeschaut im Museumsquartier. Klaus Nüchtern hat er, nicht Klaus Nüchtern, einer vom Standard. Fluch. Einer vom Standard. Ich wollte nur blöde Witze. Okay, erzähl. Der Tom Meier vielleicht. Ah, ist gar nicht so wichtig. Wenn es mir kurz weiter erzählen lässt. Entschuldigung, du hast so, es hat doch wirklich das wieder Fragen stellen. Hansi, ich nehme deine Entschuldigung an. Na, und Slavoj Žižek schaut aus wie der ärgste Sandler. Der kommt immer mit irgendwelchen Plastiksackeln her und hat die billigsten Hofer-Jeans an, die Doringo oder so. Und letztens haben wir wieder angeschaut, wie er irgendwie Interviewsituationen, der greift sich alle 3 Sekunden auf die Nase und redet, als hätte er einen tropfenden Zahn oder eine tropfende Nase. Der ist so alt wie mein Papa eigentlich. Wir essen gerade übrigens Softcake. Markus Binder von Adwenger macht eine Lesung in der Alten Schmiede im ersten Bezirk aus seinem neuen Buch. Teilzeitrevue. Kommst du mit? Mhm. Kommst du mit? Wann? 22.05. 19 Uhr. Ein Montag, glaube ich. Vielleicht bin ich da. Wenn du nicht da bist, bist du woanders. Ja. Am Sonnendeck. 19 Uhr. Oder im Aquarium. Ich war mir bitte nicht nur einmal an, wenn du mich noch einmal anrufst. Wieso was? Ich mag das absolut nicht. Ich liebe Katzen zu streicheln, aber wenn jemand mich aber anschreibt... Aber Katzen dürfen mich nicht streicheln! krieg. Jetzt bin ich auf den Guster gekommen, ja. Dem mir gar nicht angeschissen. So zuwider, wenn mich jemand angreift. Verzeih mir das. Ich war beim Chili fucking Gonzales. Chili Gonzales. Und es war so geil. Es war so geil. Es war so fucking geil. Darf ich ein bisschen erzählen? Oder ich war nie ganz. Du hast eine Loge gehabt. Fast erste Reihe. Na, da vorne. Hast du gesehen? Hast den Schweiß riechen können? Ah ja. Schwitzt immer ordentlich. Also der Schweiß liegt was zusammen. Der kommt immer dann bei der Zugabe mit dem Morgenmantel. Der ist, glaube ich, am Anfang ist er gleich im Morgenmantel gekommen. Und Schlapfen. Ja. So herrlich. Udo Jürgens in den besten Zeiten. Na, viel besser. Glaub's mir. Viel besser. Schaut er irgendwie besser aus, ne? Alter. Es war so großartig. Er hat sehr viel Deutsch gesprochen, weil er wohnt ja in Görlund, wie ich gehört habe. In Görlund? In Görlund wohnt er, ja. Also er wohnt in Europa. Also er ist Kanadier. Chili Gonzales. Und er hat gesagt, sein lieblingsdeutsches Wort ist Zuspruch. Weil das hat so eine schöne Bedeutung und klingt so hässlich. Das verwenden wir gar nicht mal. So wie Bratsch. Bratsch. Viola, you know? Bratsch. Such a beautiful instrument, such a terrible name. Die Bratsche. Ja. Und er hat dann, und das hat mir dann echt wehgetan, dass ich einfach keine Eier habe. Er hat dann gefragt, ob es im Publikum irgendwann einmal gefragt, gibt es einen Student des Klaviers, des Piano? Und ich hab nicht aufgezeigt. Und ich hätte mir doch hundertprozentig sicher sein können, der wird mich nicht verarschen. Und selbst wenn er mich auf der Bühne verarscht, ich meine, das ist der Chili Gonzales. Warum ich nicht so getan habe? Pick me. Ich habe mich nicht getraut. Schade. Und weil nämlich die Frau, die dann, das war nämlich so cool, sie hat nur zwei Noten spielen müssen. Dring! Und wenn ich das hätte sein können, dann war, also das wäre wirklich. Mein Mangsmarke. War zu feig. Nein, er hat 3 Minuten gefragt. Ah, okay. Und das war, also, er hat mir, also, es ist echt, es ist so. Nein, aber das macht so man nicht. Man geht ja in so eine Show, wenn man unterhalten werden doch, würde, nicht aber mit dem Chili Gonzales. Nee, mit Chili Gonzales am Klavier. Du bist ja eher Musiker, du bist ja das Eck gewohnt. Ja, ich bin ja totaler Fanboy von Engel. Herr Hartkern, Ihre Hand ist gefährlich. Aber wird immer so zudringlich. Noch ein zweites Bier. Das ist extrem. Die 2 Bier, die Grenze ist schon lang vorbei. Aber greif ein bisschen Anfang, den Flamingo an. Ich habe mich am Anfang ein bisschen geärgert, weil so wie ich gesessen bin, habe ich gleich gesehen, das Klavier, da steht so, entweder er dreht den Flügel noch um oder ich sehe nur seinen Rücken. Ja, ja. Dann bin ich aber froh gewesen, weil ich habe zwar seinen Rücken gesehen, ich meine im Endeffekt, letztlich hat er sich die ganze Zeit umgedreht, wenn er gesungen hat. Und dann habe ich irgendwie sein Gesicht gesehen. Aber ich habe seine Hände gesehen. Du hast seine Hände gesehen und seine Füße. Ja. Was hat er denn für Schuhe angehabt? Schlapfen. Achso, das stimmt. Der passt nicht auf. Fünf Sätze. In der fucking Schule, Alter. Und der hat zum Schluss so ein großartiges Stück gespielt, wo seine Hände so ganz schnell, also es war echt, weil er gesagt hat, das Klavier ist ja eigentlich ein schwaches Instrument. Also, weil... bei vielen anderen Instrumenten kannst du den Ton, wenn er einmal angeschlagen ist, noch verändern. Zum Beispiel bei der Gitarre, du darfst auf der Seitennummer reißen, Stimme sowieso. Was ist mit diesem Pedal? Kann man nicht auch ein bisschen was machen? Nein. So? Ist das nicht so ein kleines Wenn du den Knopf gedruckt hast, hast du den Knopf gedruckt. Und also dann musst du vor allem mal die Hände waschen vorm Klavier spielen. Du, weil du hast nämlich so ein wertvolles Klavier, ich muss nicht. Und ganz zum Schluss hat er sich noch zur Orgel zurückgesetzt. Hat er ordentlich georgelt? Aber sowas von... Also es war einfach nur noch, es war wirklich schön, es waren 45 Euro well spent. Ich habe ein Konzert mit einem E-Stecken gesehen. Aber, erste Reihe. Ja, ich habe mir gedacht, voll cool, erste Reihe. Ja. 45, gar nicht viel, gell? Ja. Bin ich drauf gekommen, erste Reihe ist zwar erste Reihe, aber davor ist C4, C3, C2, C1 und auf der Bühne sind auch noch Leute gesessen. Die haben 50 Euro gezahlt. Ich glaube, die haben mehr als 50 Euro gezahlt. Nein, aber eigentlich so ab 3, 4 werden die Leute eh sympathischer, weiß man von Max Gold. Ja. Die Leute, die in der ersten Reihe sitzen, die will man eigentlich eh nicht kennenlernen. Also, das sind die Leute, die sich so in die Arme liegen und sich gegenseitig an den Genitalien kneten. Ne? Magst du mir ein bisschen angreifen? Nö. Nicht. Was ist, wenn der Flamingo dich berührt? Ich hab dich nicht angegriffen, der Flamingo hat dich angegriffen. Ich werde dann die Katze nach dir schmeißen, mal schauen, ob dir das gefällt. Oh, weil das war wirklich toll. Also das war so toll, Chili Gonzales. Jedes Chili, Mal. Und ja, das hat mich echt angezipft, dass die ganzen Online-Hipster, ich meine, ich war ja selber einer von den Hipster, weil am Anfang haben sie gesagt, bitte filmen Sie nicht mit. Und ich habe mir gedacht, ich respektiere das. Und Hipster, ja. Hipster, das sind halt alle online gewesen, die sonst nie im Konzerthaus sind. Ach so, aber wenn Chili Gonzales spielt, dann kommen wir. Und danach fahren wir wieder zurück nach Otterkring oder nach Neubau, wo wir halt wohnen, in unsere Hipsterheime. Ja. Und so, das passt eh. Das mit Handy mitfilmen, das haben halt ein paar, das bringt überhaupt nichts. Du schaust das nie wieder an. Nein, eh nicht. Und ja, das ist eh nicht gut, die Aufnahme. Das ist, wenn nur, wenn ich das so ein kurzer Einblick, den also, ich weiß nicht, wem schickst oder so irgendwas, so nur, hey, aber das ist ja unser Lied oder sowas. Zum Beispiel, gell? Das ist ja irgendwie, man muss heute immer zu dem, was du erlebst, ein Bild nachreichen. Nein. Oder am besten sofort in der Jetzt. Ja, weil ihr zum Beispiel nicht wisst, was so ein alte Bettdecken ist. Muss ja ein Bild nachreichen. Ich meine, ja, kennt euch nicht erinnern? Ja, aber das ist ja was anderes, das ist ein totales Konzert. Was ist, ich meine? Und ich habe mir auch gedacht, ich will einfach das so sägen und nicht durch einen Bildschirm durch. Weil das eine ist ja praktisch einen Sachverhalt zeigen und das andere ist Selbstdarstellung. Das war nicht so ernst gemeint. Das war wichtig. Und weil ihr seid so angriffslustig, jetzt haben sie sich berührt! Ja, ich halte mich fest. Jetzt passt er mich an. Der Titus hat den Herrn Hartkern berührt. Ja. Am Knie, mach einmal ein Foto, beziehungsweise Oberschenkel. Nein, aber es hat mich einfach in meiner Konsumation gestört. In meiner Konsumation hat es mich einfach gestört, dass die ganze Zeit Blitze dabei waren. Ja, und das war schon uncool, weil die halt einfach zu blöd sind, den Blitz auszuschalten. Nein, vor allem mit Blitz kriegst du kein gutes Foto. Das sowieso erst. Und was auch lustig war, es waren halt natürlich, weil es ein Konzerthaus-Konzert war, wo natürlich viele arrivierte Konzerthaus-Besucher Abos haben, haben nicht alle genau gewusst, wer der Chili Gonzales ist. Das ist sehr spannend, ne? Und da hat sich dann schon ein bisschen gelichtet. Aus dem Ausverkauften waren dann ein paar. Die Spreu vom Weizen. Ja, ja. Aber es war auf der anderen Seite wieder schön, weil ich habe so ein bisschen über meine linke Schulter geschaut, also über die andere da. Und da sind zwei alte Damen gesessen, so ein bisschen wie die zwei Tutschen, die auf die Nacktmulle geschimpft haben. Oh, ja. Und nur die haben halt beim Chili, wie er grabbed hat, haben sie mit dem Kopf mitgewippt. Ja. Ich hab gedacht, nice. Er hat nämlich gesagt, if you don't like rap, you don't like today, because rap is the music of today. Und dann hat Drop losgerappt. Wie schaut es denn bei dir aus? Warst du eigentlich in einem Konzert? Ich war bei sehr vielen Konzerten am Landwehr in Graz, aber stimmt, außer am Austrofred nichts Berühmtes. Ich war bei einem aber tollen Styronauten-Konzert. Ja, weil ich habe die Styronauten gesehen, die spielen mit einem E-Stecken. Ja, das ist nicht so cool wie die Krokodile, weil die spielen mit E-Stecken. Ich weiß es auch nicht, aber es war ein angesteckter Stecken. Ich möchte jetzt einmal. Ich glaube, es ist ein Kontrabass. Ich weiß nicht, ob ich da was leaken darf, aber am Donnerstag spielen die Rockadrillos das erste Mal mit einem neuen Sänger. Fucking hell, wo? Sängerin. In Graz? Nein, sie üben nur im Proberaum. Ach so. Okay. Aber cool, kommt also die Rockadrillos gibt es dann eher. Gut, was werden das die wieder, Peter mal und schauen. Der Schwingi sonst machen, wenn sie nicht weiterhin geile Rockmusik abliefern? Die Rockadrillos machen eher so geile Musik, ja. Poppig und was? Sehr, sehr farbenfroh, nicht so Rock. Punk-Zeug, sondern eher so. Naja, Punk würde ich jetzt nicht sagen. Schon. Nein, so richtig ins Ohr gehen, so Power-Pop. Und der Stevo ist ein richtig guter Bassist. Bin ja ein bisschen eifersüchtig. Stevo. Also jetzt nicht. Du bist auch ein Bassist, oder? Ja, jetzt nicht auf Missgunst, aber auf Neid. So, ich wäre auch gern. Aber wahrscheinlich hat er einfach geübt. Ich habe jetzt zum Beispiel von der Beyond-Deck-Bühne habe ich einen Sprecher bei mir gehabt, weil sie diesen. Sie haben mich gebeten, dass sie diesen. Bitte schalten Sie Ihr Handy aus, Dings aufnehmen. Und der hat so eine schöne Stimme gehabt. Echt? Weil ich mir echt gedacht habe, du? Hat der entsprechende Ausbildung? Ja, habe ich dann eh gesagt, hey, ich bin neidisch um deine Stimme. Und er hat gesagt, nein, die ist ja nicht vom Himmel gefallen. Also er hat so schön 20 geredet. Falken am Tag. Ja. Müssen Sie mal bringen. Ich habe ja auch eine Sprechausbildung gemacht. Das kannst du auch. Was eine Sprechausbildung machen? Das kannst du auch. Das kann ich auch, ja. Das die Momo hat dann aber gesagt, dass ich eh eine schöne Stimme habe. Ja, sicher, weil sonst wäre sie nicht mit dir zusammen wahrscheinlich. Naja, nein, sie ist eigentlich wegen meiner Zähne zusammen, weil sie schön gerade sind. Ist ja wichtig, dass du gesunde Zähne hast. Ja. Na gut, dann. Stimmt, ein Pferd kauft man sich auch nur mit guten Zähnen, oder? Du bist ein Schatz. Naja, anywho's. Was steht denn noch auf der Themenliste eigentlich? Ich weiß nicht, was auf deiner Themenliste steht. Du hast sie mir noch nicht gezeigt. Offenbar sie uns mal. Ja. Auf meiner Themenliste habe ich mir eigentlich überlegt, dass wir noch ein bisschen über Bandamethysten reden? Ja, rede ein bisschen über Bandamethysten und danach reden wir über Fernsehen. Ja, ich habe Bandamethysten. Ich habe einen Bandamethysten. Weißt du, was Amethyst ist? Ja, das ist ein Stein, oder? Amethyst ist ein Stein, ist ein lilane. Meistens ja, gibt es ihn so aufgeschlagen. Es ist so ein rundes Ding und es ist so aufgeschlagen. Ja, schön. Grüße und Bussis vom Peter, vom Gitarristen der Rocodrillos, der hat mir in dem Moment geschrieben, in dem wir drüber geredet haben. Cool, cool. Und in Österreich gibt es, besser gesagt, den größten Amethysten von Europa. Gibt's ihn von ganz Europa. Ist das so? Nein, gibt es in Maisau, das ist in Niederösterreich. Ja. Und es ist kein so ein runder sozusagen, sondern es ist ein Bandamethyst. Und der befindet sich ein bisschen außerhalb vom Ortskern von Maisau. Was hat das mit Band? Was heißt Band? Ja, ein Bandamethyst ist einer, der sich so lang zieht über ein bisschen mehr als einen Kilometer, glaube ich. Ich suche gerade die Broschüre dazu. Die finde ich jetzt leider gerade nicht. Also ein Stein, der sich über einen Kilometer ausdehnt. Genau, der ist unter der Erde drinnen sozusagen. Ja. Okay. Steine, da kehren sie ja hin normalerweise. Und der zieht sich so unter der Erde durch. Zwischendurch ist er nur 15 cm breit und manchmal ist er 2 Meter breit. So wie ich das verstanden habe. Kommt der nach Maisau, dieser Amethyst? Hat sich wer gekauft oder ist der da auch durch die... Nein, der ist unter der Erde drinnen, der ist da drinnen und der wird da nicht ausgraben. Sie haben 40 Meter von dem freigelegt und man kann sich das anschauen in dem Museum, nur der Rest ist unten drinnen. Wissen Sie, wie lang er ist? Ja, Sie schätzen circa einen Kilometer, ein bisschen mehr als einen Kilometer. Wie viel ist er wert? Was ist, wenn man den ausgraben? Die verkaufen dort auch Amethysten, aber nicht von dort sozusagen, weil sie haben genau diese 40 Meter freigelegt und den kannst du da anschauen. Und ich glaube auch, so wie ich das verstanden habe, ich habe das nicht ganz gecheckt und ich bin auch durchs Google nicht so viel schlau geworden, aber ich habe auch nicht genügend Zeit investiert, muss ich auch sagen. Gibt es sonst ja diese kugelförmigen Amethysten, weil das ist ja immer so innen, und dann wird es aufgeschlagen und innen. Eine Geode hast du. Ja, genau. Ja. Fuck, bin ich gescheit. Eine Geode, genau. Innen sind dann die schönen Funkelsteine. Ja, genau, außen schaut es aus wie Ei. Genau, das ist aber ein Bandamethyst. Also. Das heißt, es ist links und rechts die Außenschorlen vom Ei sozusagen, das geht so durch und in der Mitte treffen sie diese Funkelsteine. Und den haben sie halt freigelegt sozusagen und den kann man sich dort anschauen. Und es gibt eine nicht so tolle Ausstellung dazu. Mhm. Ja, so ist das mit dem Amethysten. Ja, schön. Der ist, wenn man anschaut, jetzt nicht so schön, wie man sich das vorstellt, halt wie diese Geoden. Der, weil die sind ja poliert, oder? Ja, genau, das ist poliert und der ist halt auch starr. Du siehst im Felsen drinnen sozusagen, wo der freigelegt ist, siehst du so einen violetten, rötlichen Strich durchgehen. Ich habe in meiner Jugend hab ich viel Kontakt mit solchen Steinen gehabt, mit so Steinen aus... Ich bin mit den Stones abgehängt eigentlich. In meiner Jugend. Ganz ähnlich, weil meine Mutter war Kunsthandwerkerin und die hat aus solchen Steinen hat sie Bilder gemacht. Und das größte Bild war ein Habicht. Mosaike oder was? Oder die Nase, diese orange Nase von dem Habicht, das war ein eigener Stein. Und alles war voller Steine und sie hat das so mit Pick, hat sie immer gesagt. Das war so ein Kleber. Das ist ein patentierter Kleber gewesen. Und da hat sie einen Stein nach dem anderen aufgeklebt und hast ein richtiges Bild voller. Ein Mosaik. Nein, es waren ganz kleine Steine. Es ist doch ein Mosaik. Ein Mosaik. So wie wenn du dir deinen Bart vorstellst und jedes Haar ist ein Stein. Ja, aber das ist ja ein Mosaik, oder? Ja, wenn du zu deinem Gesicht Mosaik sagst, gerne. Beim Mosaik ist ja, der Bart ist ja nicht aufgepickt. Aber Mosaik ist ja viele kleine Steine, ist ja egal, wie groß die Steine sind. Ja. Aber klein ist es. Ja, aber die Oberfläche ist von einem Mosaik ist halt plain, also aber die Steine nicht dort, immer. Du fährst drüber und das ist wie Relief. Wie reliefartig. Ja, es war interessant. Aber die Geschichte geht um was anderes. Erzähl. Neben und viele verschiedene Steine und einer hat ausgeschaut wie Gold. Das war, ich habe vergessen, wie der Stein heißt. Was ist Pyrit? Und das war, und ich habe halt so diese Gerüche von damals, dieses Pick hat gerochen, mit Aceton ist dafür gemacht worden. Meine Mutter hat Falk geraucht und das Ganze muss man sich mal... Das ist Geruch von Jugend, oder? Ja, richtig, ja. Das ist irgendwie so wie Kindergarten. Das waren die orange-weißen Zigaretten, oder? Die orangen, ja. Die gibt es eh noch immer wahrscheinlich. Milde Sorte. Na, jedenfalls. Du warst eine milde Sorte Raucherin, oder was? Ich war 10 Jahre nach dem Kindergarten einmal beruflich damals in den Kindergarten und das war furchtbar. Der 10 Geruch. Jahre nach dem Kindergarten war ich beruflich. Mit 14 warst du beruflich im Kindergarten, oder was? Ja, vielleicht war ich mein Kabel nicht an. Naja, in der Lehrzeit haben wir da was gemacht, ne? Also, was hast du gelernt? Ich war damals Tischler. Schreinermeister. Schreinermeister. Auf zu Kabel anzugreifen. Entschuldige. Ich habe mir gedacht, ich darf das angreifen. Nein, greif das Kabel nicht an, weil das gehört, Mann. Der ist Tischler, das finde ich voll super, dass du was gelernt hast. Ja. Dann warst du im Kindergarten. Und dann hat es noch Falk. Ich habe zuerst mit Tischler gelernt und dann war ich im Kindergarten. Das ist die Berufslaufbahn. Kennst du das Buch Pfeil der Zeit von Martin Amis, wo das Buch am Ende beginnt, wo er gerade aufwacht vom Sterben? Und dann wird er immer jünger. Ja. Und die Umgebung ist praktisch von modern auf 50er Jahre, 40er Jahre. Und dann kommt der Krieg. Und wenn du das von Pfeil der Zeit verkehrt rum erzählt mitkriegst, dann ist das, was das KZ macht, ist zum Beispiel Leben erschaffen. Aber in Wirklichkeit vernichtet das KZ Leben. Mhm. Das war eine ganz eigenartige Ästhetik, das Buch. Pfeil der Zeit von Martin Amis, kann man echt empfehlen. Ich wollte jetzt an meine ganzen Münzen einsammeln lassen. Was für? Und dann von wem einsammeln lassen? Ja, diesen Münzzähler. Deine 2-Cent-Münzen, oder was? Ja, ja, so in die Richtung. Ich habe einen ziemlichen Schotter zusammengesammelt. Ein Jutebeutel. Ich sammle immer Schotter. Dabei musst du auch die Brautschuhe davon kaufen. Ja, habe ich schon gekauft. Echt? Ist das so? Ja, die 10 Groschen hat mir immer gesammelt. Ist das ein Kärntner Brauch oder ist das ein persischer? In Österreich, glaube ich. Also in Graz zumindest ist das auch so, gell? Steinmann. Du sammelst dein ganzes Leben lang, also als Mädel halt, die 10 Groschen Stickeln. Und dann kauft sie die Schuhe. Und dann kaufst du die Brautschuhe, genau. Weil Brautschuhe sind teuer und das sind billig. Jedenfalls wollte ich dann halt, also ist es mit meiner normalen Karten, geht es nicht, weil da ist der Magnetstreifen hin. Moment, du wolltest die Münzen umtauschen. Ich wollte die Münzen einzahlen. Im Automaten rein? Bei der ersten Bank quasi geht es ganz gemütlich, du tust einfach nur die Karten durchziehen. Ja, dann schmeißt du ein. Gut geschrieben. Dann wird es gut geschrieben. Wird automatisch gut geschrieben. Nur das Problem ist, dass meine erste Bankkarten ist der Magnetstreifen entmagnetisiert, weil ich da mit Magneten immer gefudelt habe und so. Und deswegen haben wir gedacht, ich mache das mit einem Easybank-Konto und probiere das halt bei der Babak BSK. Und da steht dann, für diese Aktion wird verrechnet mindestens 1,30 ab 10 Euro Summe 2 Cent pro Münze. Ja, das ist irre. Boah. Und das ist das irre, oder? Wer hat mir das geschickt? Das ist ja frech. Wer war denn das? Das hat irgendjemand. Ja, aber auch für die 2 Cent Münze zahlst du 2 Cent dann. Also das du ist irre. Für 1 Cent Münze zahlst du 1 Cent, dass du einzahlst. Genau. Naja, wahrscheinlich wollten sie den Barverkehr abschaffen. Ne? Aber eigentlich kosten ja diese Terminals für den Bankomat ja auch ein Heidengeld für so Verkäufer oder für Geschäfte, ne? Ist ja auch nicht billig. So ein Terminal, ne? Achso, ein Terminal, jetzt überlege gerade, was meint er? So ein, wo du die Karte reinsteckst und dann bezahlen kannst. Ist zwecklos. Ist um. Um? Was? Widerstand ist um. Von wem ist das? Haben wir im Protest-Song-Contest gewonnen. Ne? Widerstand ist um. Hm? Widerstand ist um. Wer spielt? Die Gorillas kommen. Ja. Mhm. Wahnsinnig teuer in der Stadthalle. Ja. Aber ich glaube, das neue Album, habt ihr das neue Album gehört? Ich habe es einmal durchgehört. Es ist nicht so meins. Was auf obwohl F5 Plastic Beach ist. War auch nicht so meins. Aber Kasabian kommt auch. Okay. Ja. Ja, aber das neue Album muss man erst wirklich anhören. Es gibt mittlerweile schon das neue Album. Weil das vorletzte Album und das vorvorletzte Album haben mir nicht besonders gut gefallen. Und das ist dann immer blöd, wenn du für 40 Euro dann da drin stehst und die fragst, was du eigentlich machst. Ja, eben, ja. Und sonst? Ich habe den Austrofred gesehen. Und? Er hat nur gesungen, oder sehr viel gesungen, für das, dass er sonst eh wenig singt. Hat er gar nicht mehr geredet? Naja, ein bisschen halt gibt's schon. Nichts zum Sagen. Aber es war halt Schlagergarten Gloria und da muss man halt... Du musst ja singen, gell? Singen, ja. Was hat er gesungen alles? Die üblichen Verdächtigen eigentlich. Echtodel, gib ich Gas. Echtodel, gib ich Gas. Relativ am Anfang, da hat er damals zu mir gesagt, dass ich ihm sei... Konzert vermassel, wenn ich das am Anfang oder relativ in der Mitte vom Konzert verlange, dieses Lied, weil er sich ja noch am Ende immer auszieht bei dem Lied. Mhm. Er hat sich aber trotz extremer Kälte meiner Meinung nach ausgezogen. Ja. weil es schon kurz vor 10 bis 10 hat er gespielt, circa. Aber wie ist denn eigentlich das Setting? Schlagergarten, das klingt ja wie, wie Schlagergarten ist aus? In einem Park in Graz. Mhm. Fängt um 12 jetzt Mittag an mit einer Bühne. Es gibt ja nur einen großen Park, oder? Ja, nein, es gibt mehrere, aber also den Stadtpark gibt es, aber es ist nicht im Stadtpark, weil es ist da, im Bezirk Lent. Das ist der Stadtpark, vor dem Stadtpark. Mhm. Aber das ist im Volksgarten, weil das ist im Bezirk Lent und das ist der Lentwirbel, der so 10 Tage so Straßenfest ist in Wirklichkeit. Um 12 fängt es an. Dann treten halt verschiedene Bands auf. Es gibt halt verschiedene Stages, ne? Nein, es gibt eine Stage. Aha. Und im ganzen Park sitzen halt Leute auf ihren Decken herum, wenn das Wetter einigermaßen gut ist. Und dann sitzt man den ganzen Tag dort. So wie bei uns halt. Trinkt mitgebrachte Sachen oder geht zur Bar hin. Aha. Dann war daneben noch Spike Polo. Aha, Bike? Mit Mountainbike? Mit dem Radl fahren und Polo spielen. Ist es genauso hart wie mit Pferden? Angewiesen, der Polosport, ein sehr, sehr harter Sport. Ja, also... Nicht so hart wie Eishockey. Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Nichts so hart wie Eishockey. Ja, aber es ist... Pferde haben nicht solche Kufen, ja, hast recht. Oh. Lacrosse. Nein, aber es ist voll nett zum Zuschauen. Und da spielen immer 3 gegen 3. Gibt es denn, jetzt kommt der Sommer, hier in Wien, so Veranstaltungen, wo du sagst, die muss man sich anschauen, da geht man gern hin, ich gehe immer absolut ungern hin, weil vorher niemals vor und dann bin ich dort und ich bin meistens erschöpft, weil irgendwas anders ist und ich fühle mich da eigentlich nie wohl und ja, dann nach einer halben Stunde muss ich aufs Klo. Meinst und du dann so Donaukanal treiben oder sowas? Zum Beispiel sowas. Noch. Oder Donauinselfest. Sowas funktioniert, wenn es spontan geht, aber so geplanterweise da hingehen und dann Leute suchen und telefonieren und eigentlich würde man sich gerne einfach nur nirgendwo niedersaufen. Ja, und das finde ich halt beim Schlagergarten eigentlich ganz gemütlich, beziehungsweise beim Lentwirbel, weil man, weil es eher relativ kleines Umfeld ist sozusagen, wo man da halt durchspaziert, man trifft eh dauernd wen, den man kennt, und es ist jetzt und es ist nicht so schlimm, wenn man jetzt Leute verliert, aber man findet es eh gleich wieder, oder trifft 1000 andere, und das habe ich die ganze letzte Woche gemacht eigentlich. Du warst ja letztes Jahr dabei beim Donaukanal treiben, oder? Ja. Das, also da habe ich eigentlich nur darauf gewartet, dass man endlich von der ganzen Menge weggeht. Ja. Also das finde ich schon sehr ungemütlich, ehrlich gesagt. Es war halt auch nicht so die Party-Crowd, finde ich. Die wir mitgehabt haben, oder was? Ja, na generell so. Das war mehr so, okay, wir suchen jetzt die Leute noch und die Leute noch. Ja, weiß nicht. Ich bin halt mehr so ein bisschen auf, wir sitzen uns irgendwo hin. Ja, eben, wir setzen uns gemütlich wohin und das war halt. Weil ich bin immer so, dass ich irgendwelche Bands mir anschauen will. Ja. Das ist ja meistens nicht unbedingt die Band, die du sehen willst, das ist halt irgendwie nur geschehen. Ja, eben, wenn so irgendwas gewesen wäre mit die schauen wir uns jetzt an, dann hätten wir uns dort hingesetzt, aber es waren so viele Leute, die unterschiedliche Wünsche gehabt haben. Dann haben wir da irgendwen gesucht die ganze Zeit. Bis wir den dann gefunden haben, war dann eh kein Platz irgendwie. Ja. Das klingt schon richtig ungut. Ich merke gerade, bei dir geht die Sonne im Osten unter. Also bei dir geht das Fenster in den Osten, oder? Das passiert. Schön. Das passiert. Sonnenstrahlen noch versuchen. Sonnenstrahlen, ja. So ungefähr wie die das eine. Die letzten Strahlen der sich beugenden Sonne. Da oben noch ein Hauch. Man kann sieht man von die, der Couch aus die Wolken. Ja. Die Aussicht mag ich, ja. Ich hätte noch gerne einen Balkon, dann. Ja, das wäre ein bisschen schöner. Ja. Aber Wien ist kein Balkonstadt, so wirklich. Nein, eben, das ist das Problem. Hey, ich möchte jetzt echt nicht der Partypuppe sein. Gehör mal auf, oder? Aber wir haben schon fast 2 Stunden. Wir sollten das alles schneiden. Boah, das ist echt viel. Ich weiß nicht, wie das so weit gekommen ist. Machen wir nur einen kleinen Teaser. Wie schaut es denn aus? Gibt es eine Sommerserie? Du hast da irgendwas, oder? Na, die Biene macht einen Tindercast. Ja, den gibt es aber extra. Ein separater Podcast wird das. Ja. Ein eigenes Projekt? Ja. Ach so. Die Biene, wie hast du das Neues aus dem Tinderwald, oder was? Geschichten aus dem Tinderwald. Tinderwald. Super, bitte nimm das. Geschichten aus dem Tinderwald. Ja, ist vielleicht gekauft. Und ich möchte auf diesem Wege meine Mutti und meinen Papa grüßen und meine beiden Schwestern. Ich möchte auch deine Eltern grüßen, die waren heute so nett zu mir. Ja. Und der Biene, ihre Eltern möchte ich grüßen. Und für die Biene, ihr Papa, kommt jetzt das. Ein Wind kommt von Norden und zieht mich hinaus aufs Meer. La Paloma, oh hey. Es wird alles vorbei. Wobei, jetzt könnt ihr ihn eigentlich nochmal angreifen. Jetzt nochmal angreifen, dann einen Abschlussschrei und ja, dann schaut mal aus. Schallplatten. Ich habe gestern alte Schallplatten durchgeschaut und da war wirklich Freddie Quinn auch dabei. Ja, hat wahrscheinlich schon ein Horn. Ich habe auch Freddie Quinn Schallplatten. Ich werde jetzt wie eine Katze. Aber ich habe von den Styronauten eine Schallplatten erstanden am Lendwirbel. Da bin ich aber auch ziemlich begeistert, wenn man alte Holland singt aus den 50er Jahren. Und Kärntnerlieder. Und Kärntnerlieder, ja. Das mag ich auch. Ja. Freddie Quinn Schallplatten habe ich auch und der Papa. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ja, ich glaube, bitte? Ja, ach ja, ich. Guten Tag, wollte ich. Ja, gut, guten Tag. Weißt du, das ist eine Überraschung für mich. Ja. Warum hast du mir nicht gesagt, dass du vorbeikommst? Denn ich weiß gar nicht, was ich dir anbieten soll, denn ich habe nichts. Ja, was? Kekse. Ja, ich weiß schon, aber ich habe nur gerade keine Kekse, weißt du? Ja, ich sag dir auch, was ich gemacht hätte, wenn ich gewusst hätte, dass du kommst. Aber ich habe ja